Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon and Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Ja, wir melden uns zurück mit dem Podcast nach 6 Wochen Pause. Also, ja, 6 Wochen, die ihr ohne uns ertragen musstet. Ich weiß, es ist euch bestimmt schwer gefallen, aber jetzt sind wir ja wieder da. Ja, aber das ist tatsächlich die längste Pause, die wir bislang hatten, glaube ich. Also ich meine, so 4 Wochen hatten wir immer zwischendurch schon mal, aber 6 Wochen ist tatsächlich ziemlich lang. Ja, aber dafür bin ich wieder in Tübingen. Das heißt, der Uncommon Taste Podcast ist wieder, Komplett versammelt in einer WG. Ja. Und ich, ja, wie man sich vielleicht denken kann, war ich die letzten Tage und Wochen dann doch sehr beschäftigt. Musste mich dann in Japan auch noch auf den Umzug wieder nach Deutschland vorbereiten, musste dann hier nochmal vom Haus meiner Eltern hier nach Tübingen ziehen. Dementsprechend ging ich hier alles drunter und drüber und jetzt bin ich aber wieder einigermaßen eingerichtet und dementsprechend war es dann mal Zeit, endlich mal eine neue Folge aufzunehmen. Ja, allerdings. Aber es war natürlich, ja, also die letzten, deswegen auch 6 Wochen Pause, also die letzten 6 Wochen waren einfach dann auch entsprechend relativ stressig. Natürlich hauptsächlich für dich, weniger für mich, aber es war einfach schwierig, dazwischen durch Zeit zu finden und wirklich einen Podcast in Ruhe aufzunehmen mit allem drum und dran. Und die letzten 1-2 Wochen in Japan wolltest du ja auch noch ein bisschen genießen, weil du nicht mehr arbeiten musstest. Völlig verständlich, denke ich. Und dann, mit Umzug und allem drum und dran hat es jetzt einfach etwas gedauert. Dafür hatten wir umso mehr Zeit, um es auch ein bisschen auf ein neues Hauptthema vorzubereiten, das super spannend ist und vor allem, um so ein bisschen zu versuchen, wenn ich die News zu recappen. Wir haben das jetzt relativ knapp gehalten, würde ich behaupten. Aber vielleicht erstmal noch so vorwegschicken, ist es jetzt in den letzten 6 Wochen nicht nur der Podcast ausgefallen, auch allgemein in der ganzen Zeit, in der du in Japan warst, hat auch der ganze Rest des Podcasts so ein bisschen gelitten, habe ich das Gefühl. Wir haben uns relativ wenig um die Comments und so einen Kram zum Beispiel gekümmert, die unter einigen Folgen waren. Auch E-Mails sind unbeantwortet geblieben, einfach schlicht und ergreifend, weil ich ziemlich viel um die Ohren hatte. Und Joe, weil er ja eben in Japan war, umso mehr sogar noch. Und entsprechend ja ist da einiges ein bisschen untergegangen. Das werden wir auf jeden Fall wieder ändern ab jetzt. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir alles ein bisschen nachholen, was auf der Strecke geblieben ist. Und in Zukunft auch wieder zusehen, dass wir da regelmäßiger Zeit für finden und uns einfach ein bisschen drum kümmern. Und ja, ich meine, du kannst ja vielleicht nochmal kurz ein bisschen erzählen, wie es überhaupt in Japan jetzt so war, die letzten 2 Wochen. Wie gesagt, dort ist ja frei, du konntest ja rumreisen und so. Richtig. Du hast ja einiges gemacht, hast ja nochmal ein bisschen die Zeit genossen, die du da hattest. Deswegen, wie gesagt, auch keine Folge. Hast du das Wes gut genutzt, wenn wir schon alle hier ohne wunderbare Podcasterei auskommen mussten? Ja, definitiv. Ich war auf Hokkaido unterwegs, auf Kyushu, also Gebiete, die sehr viel weiter weg sind von Tokio und in die man vielleicht auch als normaler Tourist nicht als erstes hinkommt. Also Tokio, Kyoto, Osaka sind wahrscheinlich so eher die ersten Anlaufstationen. Und hab da ja sehr viele sehr interessante Sachen gesehen. Snow Festival in Sapporo zum Beispiel oder Laternenfestival in Nagasaki. Alles sehr empfehlenswert. Also Japan ist ein wirklich fantastisch schönes Land und ich empfehle es jedem, da mal hinzugehen. Und was natürlich auch noch mitbekommen habe, natürlich PS4-Launch in Japan, der stimmt, sehr viel ruhiger ablief, als es vielleicht alle gedacht haben. Aber das lag auch eher daran, dass heutzutage auch man nicht mehr unbedingt in die Läden muss, um sich die Konsole vorzubestellen. Internethandel ist mittlerweile auch in Japan ganz groß. Deswegen war das auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit Konsolen-Launches davor. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt und war auch einen Abend mal im Dark Souls Café. Stimmt. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. War an sich jetzt nichts Überspezielles, aber es war schon ganz lustig. Also in dem Café hat man dann eine ganz spezielle Speisekarte gekriegt mit zwar normalem Essen, aber das dann mit Lore aus Dark Souls dann ausgeschmückt wurde. Sie hatten Rüstung drin, sie hatten Bonfire drin, man konnte sich eine Rüstung anziehen. Das lief die ganze Zeit im Dark Souls Soundtrack. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Eintrag dazu schreiben und auch ein paar Bilder hochladen, darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Direkt als Antwort darauf, dass wir Dark Souls Fanboys sind. Richtig. Ich weiß, dass es einen bestimmten Hörer gibt, der sich jetzt auf jeden Fall wieder aufregen will, wenn er genau diese Stelle hört. Aber das soll es auch mit Dark Souls gewesen sein, diese Folge. Hoffe ich. Ausnahmsweise. Ich meine, wir können jetzt noch sagen, dass endlich eine PC-Version für Dark Souls 2 angekündigt wurde, aber das mache ich vielleicht dann nachher nochmal so am Rande der Tasties. So viele PC-Spiele gibt es ja sowieso nicht. Das ist eigentlich ein Untasty für dich. Ja, stimmt, weil es zu lange dauert. Aber du hast recht, wir reden da jetzt wahrscheinlich schon wieder zu lange drüber, ja. Ja, auf jeden Fall cool, genau. Also da wird es ja vielleicht auch nochmal ein, zwei Fotos dann im Laufe des Eintrags geben, vom besagten Dark Souls Café und vielleicht auch noch ein paar andere. Hast du ja auf jeden Fall sehr gut genutzt, das ist sehr schön. Ja, ich war mit allem Möglichen beschäftigt und wie gesagt, hat relativ viel um die Ohren die letzte Zeit. Bin deswegen auch nicht so wahnsinnig viel zum Zocken gekommen und habe auch jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel, dass ich irgendwie groß nebenher spiele. Außer so ein paar Kleinigkeiten, dazu wird vielleicht nachher auch in den Tasties nochmal was kommen. Aber insgesamt sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden und mir geht's gut. Endlich ist die WG wieder komplett. Es war tatsächlich sehr, sehr, ja, ist irgendwie schwer zu beschreiben. Es war irgendwie merkwürdig und sehr cool auf jeden Fall, einfach über den Flur zu marschieren und bei Joe in der Zimmertür zu stehen und plötzlich sitzt einfach der Joe am Schreibtisch und alles ist wieder so wie vorher. Da hatte ich mich schon wieder ein halbes Jahr lang dran gewöhnt, dass das nicht der Fall ist und sehr cool, aber dass es jetzt wieder so ist. Wurde langsam Zeit. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich mal einsteigen und du kannst ja vielleicht mal eine kurze News-Übersicht geben, womit wir dann heute loslegen. Wir haben zwei News-Updates und zwei normale News-Nachrichten und wie gesagt, ein ganz cooles Hauptthema auch. Das finde ich auch einfach jetzt, ja, es war langsam an der Zeit, dass wir uns damit mal beschäftigen. Ja, leg doch einfach mal los mit einer kleinen News-Übersicht, dass die Leute wissen, was sie denn erwartet. Genau, wir haben heute mal versucht, aus den ganz vielen News, die es jetzt in den letzten 6 Wochen gab, zwangsläufig, mal so die wichtigsten oder spannendsten rauszugraben und wir haben als erstes mal zwei News-Updates. Die erste befasst sich mit Watch Dogs, ein Spiel, das wahrscheinlich nicht nur ich so ein bisschen so ja aus dem Blickfeld verloren habe, sondern auch einige andere, nachdem es jetzt ein halbes Jahr sozusagen ja auf Eis gelegt bzw. verspätet rausgekommen ist, ist jetzt endlich der Release-Termin bekannt geworden. Näheres dazu, warum es jetzt auch wirklich sich am Ende verspätet hat und noch nähere Details, dazu werde ich gleich noch was sagen. Danach wird Merlin euch noch was zum Steam Family Sharing sagen. Wir haben auch da schon mal darüber gesprochen und zwar war das ja damals in der Beta und anscheinend wird das jetzt oder auch demnächst eingeführt. Merlin wird euch dazu jetzt die Details dann noch gleich sagen. Und zu den News, die wir vorbereitet haben, also zunächst haben wir was zu Nintendo. Wir reden übrigens auch oft über Nintendo, fällt mir gerade auf, aber stimmt. Ja, also Nintendo hat angekündigt, dass sie die Nintendo Wi-Fi Connection für die Nintendo Wii und für den Nintendo DS einstellen werden ab Ende Mai. Welche Auswirkungen und Konsequenzen das haben wird, dazu werde ich euch nachher noch was sagen. Und die letzte News, die wir für heute haben, das ist ja wahrscheinlich auch in den letzten 6 Wochen so eine der größten gewesen und eine der größten Paukenschläge, nämlich dass Irrational Studios, die für Bioshock oder auch Bioshock Infinite verantwortlich waren, in der Form, wie sie bis dato existiert haben, nicht mehr existieren werden. Ken Levine wird mit einem sehr viel kleineren Team weiterarbeiten. Genauere Details dazu und zu den Gründen und zu den Folgen, das wird euch Merlin nachher noch was sagen. Und zum Hauptthema, da würde ich auch sagen, das war irgendwann langsam mal Zeit. Es ist ein Thema, was vor allem mich, glaube ich, besonders interessiert und das mir besonders am Herzen liegt, nämlich Dark Souls? Nein. Es handelt sich um Videospielmusik. Es ist ein riesiges Thema. Wir wollen es natürlich versuchen, ein bisschen einzugrenzen, wie wir das genau machen. Dazu möchte ich später nach den News noch eingehen. Aber ja, das Hauptthema soll sich heute mit Videospielmusik befassen, wie Videospielmusik Einfluss auf unsere Spielerfahrung hat, ob es Unterschiede gibt zwischen verschiedenen, sag ich mal, Entwicklungsphilosophien, was Videospielmusik auch angeht. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Hauptthema. Ich glaube, das wird auch wieder eine sehr lustige Folge und ich würde einfach mal sagen, wir steigen dann einfach mal in News-Update ein. Erste News-Update, wie gesagt, Watch Dogs habe ich ehrlich gesagt schon fast ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt ist es aber ganz gut, dass sich Ubisoft wieder zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass ja, Watch Dogs erscheint endlich und zwar am 27. Mai sowohl für die Xbox 360, die Xbox One, die PlayStation 3, die PlayStation 4 und für den PC. Sony hat auch schon angekündigt, dass es sowohl ein PS3 als auch ein PS4-Bundle mit Watch Dogs geben wird, was ja, also das PS4-Bundle war ja eigentlich damals schon zum Launch geplant, musste aber dann natürlich gecancelt werden, dadurch, dass Watch Dogs verspätet oder ja sich verzögert hat. Es wird 60 Minuten exklusiven Content auf PlayStation-Konsolen geben und die Game Designer und Directors von Ubisoft und Watch Dogs konnten sich jetzt auch endlich mal dazu äußern, warum es jetzt eigentlich zu dieser Verzögerung gekommen ist. Da hat sich der Creative Director von Watch Dogs, nämlich Jonathan Morin, dann auch in einem Interview mit Eurogamer dazu geäußert und gesagt, ja, also das Spiel war eigentlich letztes Jahr, also als es im November launchen sollte, an sich schon fertig und war auch schon spielbar. Aber man hatte das Gefühl, dass man mit den Details noch nicht ganz zufrieden war, dass vielleicht manche Sachen noch nicht ganz so gut funktioniert haben, wie man es sich vielleicht erhofft hat oder wie man es sich oder wie man es eigentlich geplant hat und man sich dann für diesen schweren Schritt entschieden hat zu sagen, naja, wir haben mit dem, was wir bisher dahin gezeigt haben, schon sehr hohe Erwartungen geweckt und wir möchten diese Erwartungen nicht enttäuschen und man ist dann eben zu der schweren Entscheidung gekommen, okay, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, um da nochmal Polishing zu betreiben, damit es auch wirklich so funktioniert, wie es sich die Spieler es sich erhoffen oder auch sich oder es auch erwarten. Und er hat dann auch gemeint, dass er sehr glücklich darüber war, dass der CEO von Ubisoft, also Yves Guillemot, dann auch sofort gesagt hat, ja, das ist natürlich nicht komplett unproblematisch, aber wir machen das ist kein Problem. Und er meinte dann, also wortwörtlich, you need balls to do that, and that's why I'm very happy about that, and I like that. Mhm. Und er hofft jetzt eben, ja, dass die Spieler jetzt eben mit dem Spiel, wie es jetzt rauskommt, zufrieden sein werden. Was vielleicht einigen aufgefallen ist natürlich, ich habe jetzt die Wii U-Version nicht erwähnt. Das Spiel kommt ja auch für die Wii U und es gab ja auch schon zwischenzeitlich Gerüchte, dass die Wii U-Version komplett eingestellt wurde. Das sei nicht der Fall. Also man hat gesagt, als man sich entschlossen hat, Watch Dogs zu verschieben und nochmal Polishing zu betreiben, hat man gesagt, naja, wir brauchen jetzt die Jungs, die jetzt an der Wii U-Version arbeiten, die nicht auch in Montreal sitzen, sondern in Bukarest, brauchen wir eben auch noch, um an der Hauptversion von Watch Dogs weiterzuarbeiten. Und man hofft halt, dass man jetzt, nachdem jetzt die, sage ich jetzt mal, die wichtigen Versionen draußen sind, dass die jetzt sich wieder an die Wii U-Version setzen können. Man habe große Hoffnung in die Version, ganz einfach deswegen, weil natürlich das Gamepad für diese Art von Spiel, in dem es über ja auch über diese Vernetzung von digitalen Geräten, von digitalen Leben mit dem realen Leben geht, dass da das Gamepad natürlich sehr wichtig ist. Man kann auch nicht genau sagen, wann es jetzt rauskommen wird. Also ein anderer Senior Producer, Dominic Gay, hat dem Gway oder wie auch immer man ausspricht, hat im Interview mit Polygon gesagt, dass die Wii U-Version ist auf jeden Fall noch am Leben. Release-Datum im Jahr 2014 ist still a possibility. Also ist noch möglich. Aber ja, ob es wahrscheinlich ist, weiß man jedenfalls nicht. Ja, ja, ich muss sagen, es wird langsam mal Zeit jetzt auch. Wie gesagt, absolut. Ich hatte es schon so ein bisschen vergessen eigentlich, dieses Spiel. Und sie müssen jetzt wahrscheinlich jetzt anfangen, jetzt den Hype-Train wieder ein bisschen anzufahren. Und wegen der Wii U-Version, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also es kommt wohl sehr viel später. Also wenn 2014 noch eine Possibility ist, heißt das für mich, es kommt wahrscheinlich doch erst 2015. Und ob dann noch und jemanden... Selbst wenn vielleicht auch Ende 2014 erst. Also wenn es jetzt schon schwankt, ob es kommt, dann ja frühestens irgendwie im Dezember 2014 anscheinend. Sonst wird es ja nicht schwanken. Ja. Ja, und dann ist die Frage, ich meine, ich gehe davon aus, dass die Wii U-Version eh schon nicht ganz so die am meisten erwarteste ist. Und wenn es dann auch noch ein halbes Jahr bis 9 Monate später kommt als die anderen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt noch eine große Rolle spielen wird. Und es gibt auch schon Leute, die sagen, naja, vielleicht kennen sie es ja dann doch am Ende wirklich. Also ja, also es ist ein bisschen das Problem, das stimmt auf jeden Fall. Also diese ganze Wii U-Sache ist halt, ja, ich weiß nicht. Die Sache ist halt die, zum einen ist Watch Dogs das letzte große Spiel der Third-Party-Entwickler, das jetzt gerade irgendwie so groß gehypt würde, dass irgendwie für Wii U rauskommt, habe ich das Gefühl. Da mag es auch ein, zwei andere kleinere geben, aber zumindest auch Watch Dogs noch eins dieser großen Projekte, das eben von Anfang an auch für die Wii U angekündigt war. Jetzt kommt's mindestens ein halbes Jahr später, wie es scheint, wahrscheinlich sogar noch später. Ja, weiß ich auch nicht. Das zum einen macht es ein bisschen Sorgen, ob sie vielleicht doch noch canceln tatsächlich oder eben einfach auch, ja, dass es dann schon nicht mehr wahnsinnig relevant ist. Andererseits muss ich sagen, die Wii U ist nicht die verkaufsstärkste Plattform und ich denke, die Wii U-Spieler haben, was Third-Party-Spiele eben angeht, nicht so die Riesenauswahl. Das heißt also, die werden es wahrscheinlich auch noch kaufen und sich drüber freuen, wenn es tatsächlich einfach so viel später kommt. Von daher hat sich wahrscheinlich deswegen auch Ubisoft gedacht, naja, da können wir eigentlich nicht viel Kundschaft verlieren, so ungefähr, so traurig das klingt. Bleibt jetzt mal abzuwarten, also ist irgendwie schwer zu sagen. Es gab auch noch einige Stimmen aus der Community, die sich ein bisschen, ja, naja, die sagen wir mal ein bisschen überrascht davon waren, wie der neue Trailer auch aussah. Es gab ja auch einen neuen Trailer dazu, der ist ja ursprünglich geleakt, bevor eigentlich die Ankündigung draußen war. Und in dem Trailer wurde eben auch das Datum genannt. Dann wurde der erstmal wieder runtergenommen und dann hat Ubisoft den aber kurz danach doch wieder online gestellt und gesagt, okay, und auch über Twitter confirmed quasi, okay, das ist das Release-Date, das stimmt so. In dem Trailer sieht man auch wieder Gameplay-Material. Tatsächlich sieht das Gameplay-Material wesentlich mehr nach echtem Gameplay-Material in dem Sinne aus, als dass es wirklich einfach nebenher geschnitten wurde, während ganz normal gespielt wurde. Das heißt also, die Grafik sieht nicht ganz so beeindruckend aus, wie man das in den ersten Trailern gesehen hat. Das da jetzt Leute darüber überrascht sind, überrascht wiederum mich ein bisschen, weil ich eigentlich von Anfang an gedacht habe, so wird es letztendlich eh nicht aussehen, auch auf der PlayStation 4 nicht. Kann natürlich auch durchaus sein, dass es einfach eine Current-Gen-Version, also ja, eigentlich eine Last-Gen-Version war, die sie da gezeigt haben, also eine PlayStation 3 oder Xbox 360-Version. So dass es einfach nicht ganz so gut aussieht, wie es aussehen konnte. Was aber ich fand es ja trotzdem keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Warum sollten sie das tun? Ja. Also. Ja, eigentlich natürlich, warum sollten sie das tun? Das stimmt schon, aber wie gesagt, also der erste Trailer sah tatsächlich beeindruckend aus als jetzt der letzte Trailer, der jetzt gerade aktuell ist. Ich fand es ja trotzdem noch cool aus. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wow, das sieht ja viel schlechter aus. Es ist immer noch toll, ein paar Partikeleffekte sind weniger. Der Mantel von Aiden Pierce bewegt sich nicht mehr ganz so spektakulär im Wind, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe eh nicht erwartet, dass das Spiel letztendlich genau so aussieht. Von daher alles in Ordnung. Aber du hast auf jeden Fall recht, ja. Also es wird jetzt Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr anfange, über ihr Spiel zu reden. Diese ganze Verschieben-Aktion, da haben wir schon drüber geredet. Natürlich ist es problematisch gewesen. Du verschiebst es eben ans Ende des Launch-Windows, wenn man das überhaupt noch sagen kann, dass das noch Launch-Window ist, der neuen Konsolen. Du verschiebst einen Titel, der mit am meisten erwartet war für den Launch der Konsolen, ein ganzes Stück weit nach hinten. Natürlich vermeiden sie damit auch einiges an Konkurrenz, was jetzt gerade eben rauskommt, jetzt im Februar, März, April. Sind ja einige Hochkaräter dabei. Das heißt, die umgehen sie natürlich damit, aber trotzdem, ich glaube, viele Leute haben das alleine, weil nämlich schon so viele andere Spiele gerade unterwegs sind, die ebenfalls ziemlich großen Hype haben. Allein deswegen, glaube ich, haben es viele Leute schon wieder fast vergessen, dass es Watch Dogs gab. Wird also Zeit. Naja, schauen wir jetzt mal. Also sind mal gespannt, irgendwie, was dann demnächst noch kommt. Wenn es jetzt wirklich mit großen Schritten auf den Launch zugeht, dann sehen wir vielleicht auch noch mal ein paar mehr Sachen und noch ein bisschen mehr In-Depth-Gameplay und dann schauen wir mal, wenn die ersten Leute ihre Hände drauf kriegen. Dann wird es, glaube ich, nochmal ganz spannend. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zum zweiten News-Update und das ist das Steam Family Sharing. Grundlegend denke ich, ist das auch relativ schnell erledigt, aber wir wollten es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Falls die Leute, die damals die Folge nicht gehört haben oder sich eben nicht mehr erinnern können, für die nochmal ein kurzes Recap. Es gab vor kurzem eine Ankündigung, dass es ein Steam Family Sharing geben wird. Das ist letztendlich dasselbe Prinzip, wie das der Fall war, ursprünglich geplant für die Xbox One. Das heißt also, man kann einfach seine Library mit Freunden und eigentlich natürlich hauptsächlich Familie, aber das Family ist, glaube ich, in Anführungsstrichen zu setzen da, um seine Library eben mit anderen Leuten zu teilen. Die müssen auch nicht auf der Freundesliste sein, wie sie jetzt bestätigt haben. Das ging vor einigen Monaten in die Beta, da haben wir schon mal drüber berichtet. Jetzt ist es für alle Steam-Nutzer verfügbar seit einigen Tagen und jeder kann das derzeit machen. Grundlegend funktioniert das Ganze jetzt so, ursprünglich war angekündigt, dass man mit 10 Leuten das Ganze teilen könnte, jetzt sind es nur noch 5. Das Teilen funktioniert so, dass es nicht gleich, wenn man mit jemandem teilt, ein beiderseitiges Teilen ist. Wenn ich also zum Beispiel jetzt meine Library mit Joe teile, heißt das nicht, dass er auch seine mit mir teilen muss. Das heißt also, es kann auch so eine Einbahnstraße quasi sein. Also Joe kriegt meine Spiele, aber ich kriege nicht unbedingt Joes Spiele, was sogar in dem Fall relativ sinnvoll wäre, weil Joe hat eh nicht so wahnsinnig viele Spiele und vielleicht will er sie auch mit anderen Leuten noch teilen. Ja, zumindest nicht auf Steam, genau. Es ist so, dass man sich quasi auf dem Computer seines Kumpels einfach mal in Steam einloggen muss. Dann kann man im Menü einfach unter Settings Family auswählen und dann kann man eben den derzeitig benutzten PC als Family Sharing PC anwählen und dann kann sich in Zukunft derjenige, der auf diesem PC sein Profil gespeichert hat, über sein Profil, was eben noch auf dem PC gespeichert ist, in die eigene Library einwählen, also die von demjenigen, mit dem er das dann letztendlich teilt. Das geht mit bis zu 2 PCs, also das heißt, wenn derjenige zum Beispiel einen normalen Desktop-PC hat und einen Laptop, dann kann man auch eben auf dem Laptop das Ganze noch freischalten, weil das ja bei Steam immer abhängig von den PCs ist, ein Stück weit. Und nicht nur vom Konto, man muss ja immer die PCs freischalten. Relativ einfache Sache also, wie gesagt, das geht nicht in beide Richtungen. Das heißt also, Joe müsste dann einfach auf meinem PC dasselbe nochmal tun. Und es gibt da eigentlich letztendlich kaum Einschränkungen. Die einzige Einschränkung ist eben die, dass wenn ich online komme und Joe gerade ein Spiel von mir spielt, und er kann nämlich auch nur im Online-Modus Spiele von mir spielen, dann hat er 5 Minuten Zeit quasi, um das Spiel zu beenden, damit ich dann spielen kann. Wenn ich aber im Offline-Modus einfach meine Spiele nutzen möchte, was ja auch gar kein Problem ist, dann kann Joe einfach weiterhin ohne Probleme spielen. Ist also an sich eine, denke ich, grundlegend super Sache. Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu kritisieren. Es gibt jetzt einfach die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu teilen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten, mit denen ich das auf jeden Fall machen werde. Und meine Liste aus 5 Leuten ist auch schon voll. Kann man eigentlich Leute auch wieder runternehmen und dann die ganze Zeit hin und her wechseln? Oder ich gehe davon aus. Also sie haben noch nichts zu gesagt und ich habe es jetzt auch noch nicht recherchiert, ob das möglich ist. Ich habe jetzt einfach nur Leute bislang auf die Liste gesetzt, noch niemand runtergenommen. Ich gehe aber davon aus, dass das nichts Festes ist. Also ich glaube nicht, dass du dich jetzt einmal für deine 5 Leute entscheidest und das dann für immer beibehalten musst. Oder ob es halt vielleicht eine Grenze gibt, wie oft man wechselt. Das nicht, dass du dann irgendwie... Naja, macht ja letztendlich keinen großen Unterschied. Die Leute können ja nur im Online-Modus meine Spiele nutzen. Das heißt denen bringt es nichts, im Offline-Modus zu starten. Die können nur, wenn sie online sind, meine Spiele nutzen. Das heißt also, wenn ich sie von der Liste runternehme, dann sind sie automatisch aus meiner Library raus. Das heißt also, fünf Leute bedeutet wirklich nur fünf Leute. Das heißt, ständiges Wechseln würde jetzt auch nicht bringen, dass mehr Leute quasi meine Library zum Spielen kriegen. Von daher denke ich nicht, dass es Einschränkungen gibt. Ja, aber eine super Sache. Wie gesagt, meine Liste ist schon voll. Ich werde das jetzt demnächst auf jeden Fall nutzen und freue mich auch schon drüber, auf einige Libraries von Kumpels zugreifen zu können, die da eben noch ein paar Spiele und Perlen drin haben, die ich noch nicht in meiner Library habe. Grundlegend also würde ich sagen, einfach eine super Sache. Und ja, alle, die Steam haben, sollten das jetzt einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja, würde ich einfach mal zustimmen. Für mich wahrscheinlich eher interessant, auf Libraries von anderen zuzugreifen, weil, wie Merlin schon gesagt hat, meine Steam-Library besteht aus zwei Spielen, wovon eins mir Merlin mal gegiftet hat und das andere ich mir sogar selbst gekauft habe. Dementsprechend gibt's von mir nicht so viel zu holen, aber ja. Aber du freust dich über meine Library. Richtig, über die Library, Spielen. Die nicht auf meinem PC läuft. Ja, stimmt, richtig. Wir haben ja schon gesagt, Shogun 2 wäre wahrscheinlich das Interessanteste für dich, aber das läuft wahrscheinlich eh nicht bei dir auf dem Rechner. Richtig, von daher. Von daher ist es dann auch egal. Ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über in die normale News-Abteilung und da kommen wir als erstes zur Wii U, zur Wii und dem DS. Du magst es schon so sehr, über die Wii U zu sprechen. Ja, wir sprechen so viel über die Wii U. Ich bin es mittlerweile gewohnt, über die Wii haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber jetzt endlich wieder was zu Wii, wenn auch was eher... Ja, naja, traurig in Anführungsstrichen, ne? Ja, wer weiß, wie viele Leute das wirklich noch betrifft. Genau, also Nintendo hat angekündigt, dass bis zum 20. Mai, jetzt noch oder ab dem 20. Mai, die Nintendo Wi-Fi Connection auf der Wii und auf dem Nintendo DS eingestellt werden. Also die Nintendo Wi-Fi Connection war oder ist der Service, über den man auf der Wii und auf dem DS online spielen konnte. Die Shops, also die Wii und DS Shops, sowohl der Browser auf der Wii, Hulu, YouTube oder andere Bezahlservices auf der Wii sind nicht davon betroffen. Also es geht vor allem um die Spiele, die diese Nintendo Wi-Fi Connection nutzen. Und Nintendo hat da eine ganze Liste von Spielen veröffentlicht, die das betrifft. Also auf dem DS sind das zum Beispiel Dragon Quest 9 oder die ganzen Pokémon Editionen. Mario Kart DS zum Beispiel könnte es vielleicht auch noch zu nennen. Auf der Wii sind es ehrlich gesagt auch super wenig Titel, die das damals wirklich genutzt haben. Vielleicht als wichtigste nennen Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl. Keine Ahnung, wie viele Leute jetzt noch auf der Wii jetzt wirklich online spielen oder wie viele diesen Service so oft genutzt haben, vor allem auf dem DS, der ja zumindest mein DS Lite unterstützt ja keine WLAN-Verschlüsselung, die neuer ist als WEP. Und dadurch habe ich auch den DS eigentlich nie online benutzt. Bei der Wii weiß ich es nicht genau, aber so viele Spiele haben das anscheinend jetzt auch nicht unterstützt. Bisschen traurig finde ich das schon, weil man natürlich schon sagen muss, naja, es ist eigentlich schon ist ein bisschen früh eigentlich, also auf den ersten Blick denkt man, es ist ein bisschen früh, um diese Service schon einzustellen, weil das Ende der Wii und das Ende des DS sind jetzt noch nicht so lange her. Aber wenn man es jetzt anschaut, wie wenig Spiele das jetzt eigentlich sind und wie wenig Leute das wahrscheinlich betrifft, ja. Ja. Wird es wahrscheinlich nicht so viele Leute geben, die jetzt dem jetzt eine Träne hinterher weinen. Stimmt schon. Ja, aber trotzdem, also ich muss auch sagen, das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ich finde es halt trotzdem relativ früh. Vor allem, weil ich ja immer noch der Meinung bin, dass gerade in Anbetracht der Wii U-Verkaufszahlen ich nicht der Meinung bin, dass die Wii schon abzuschreiben ist als Last-Gen-Konsole quasi. Bin immer noch der Meinung, dass viele Leute die Wii letztendlich nutzen. Wie du schon gesagt hast, auf der Wii betrifft es gar nicht so wahnsinnig viele Spiele. Aber trotzdem, wir haben ja schon gesagt, oft genug, dass gerade die Wii mit ihrer Kundschaft aus vielen Casual-Spielern eben auch, glaube ich, eine relativ lange Lebensdauer haben wird. Dass es immer noch genug Leute gibt, die das als nebenher als Gerät nutzen, deswegen wahrscheinlich auch nicht so gute Wii U-Verkaufszahlen gab. Mit dem DS, glaube ich, ähnlich. Es gibt noch genug Leute, die auch jetzt immer noch auf dem DS spielen. Ich bin nicht der Meinung, dass das, glaube ich, ein Riesenaufwand gewesen wäre, es einfach weiter zu betreiben. Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich glaube, die meisten Wii- oder DS-Nutzer, ich meine, die ganzen, also ad-hoc Wi-Fi-Connections zu anderen DS-Aufbauen, das wird ja weiterhin funktionieren. Also lokaler Multiplayer ist ja auch etwas, was eigentlich bei Nintendo immer am größten war und auch immer am größten bleiben wird. Es zeigt eigentlich nur, dass Nintendo müsste halt einfach in Zukunft dann auch dafür sorgen, dass du so ein System hast wie Xbox Live, wie PSN, das eigentlich sozusagen. Also solange PSN existiert, wüsste ich nicht, warum zum Beispiel die PSP zum Beispiel auch oder die PS3 jetzt vom PSN genommen werden sollte. Also einfach ein Service bauen, der halt für alle Nintendo-Konsolen übergreifend funktioniert. Und ich meine, mit der Nintendo Network ID versuchen sie ja in diese Richtung anscheinend zu gehen. Und das ist auch die Richtung, die sie gehen müssen, weil für jede einzelne Konsole einen eigenen Service ist weder praktisch noch sonst irgendwie plausibel. Ja, absolut, das stimmt natürlich auch wieder. Das ist natürlich richtig, also da muss vielleicht in Zukunft einfach ein bisschen was, ja, ein eingängigeres und vor allem konsolenübergreifendes System geben, ein dass man richtiges dann, Nintendo Network, was halt. Ja, immer gut, das Problem war, es war ja schon immer letztendlich das Problem, die Online-Anbindung von Nintendo-Konsolen. Also das ist ja mit der Wii U anscheinend besser geworden, aber immer noch nicht ganz gelöst. Also sie können immer noch nicht ansatzweise sich mit dem vergleichen, was eben Xbox und PlayStation irgendwie da haben. Und für mich immer noch völlig unverständlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig kompliziert ist, sowas auf die Beine zu stellen. Aber naja, das sei jetzt ja auch eh mal dahingestellt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten News und da behandelt es sich um, ja, Irrational Games, wie du schon vorhin gesagt hattest. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, deswegen gehe ich mir davon aus, dass einige Leute das schon mitgekriegt haben. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, Ken Levine hat letztens auf der Website von Irrational Games ein Statement gepostet und ich glaube, das hat die meisten Leute tatsächlich extrem überrascht. Also es gab tatsächlich einen, ja, einen gewissen Aufruhr in der Spieleszene. Er hat nämlich gepostet, dass er, ja, Irrational Games letztendlich komplett auflösen wird. Er wird 15 Leute nehmen und mit diesen 15 Leuten zusammen ja, in ein neues, wesentlich kleineres Team und Studio übergehen, das dann eben bei Take-Two ja, sein wird. Ursprünglich wurde ja Irrational Games von 2K Games gekauft und die wiederum gehören ja auch zu Take-Two. Das heißt also, er bleibt letztendlich zwar über Umwege, aber letztendlich bleibt er im Haus und ja, macht da weiterhin Spiele. Alle anderen Mitarbeiter werden schlicht und ergreifend entlassen werden und Irrational Games, ja, wird einfach geschlossen. Er hat jetzt schon gesagt, dass es natürlich ein schwerer Schritt war, dass er aber schlicht und ergreifend einfach in einem kleineren Team an etwas anderen Projekten arbeiten möchte. Er hat schon dazu fallen lassen, dass es auf jeden Fall anscheinend nur noch Digital-Only sein wird, dass er ja, an der Variante einfach schätzt, dass er einen besseren direkteren Kontakt eben auch zu den Fans haben wird, was eben sowas in Richtung Steam Greenlight zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt als Service, sondern einfach als Idee ja, nahelegt quasi, dass er einfach ein kleineres Team haben möchte, um eben vor allem auch an Spielen zu arbeiten, die noch wesentlich mehr, als es jetzt zum Beispiel schon bei Bioshock und Bioshock Infinite der Fall war, story-driven sind, also die sich hier noch ein bisschen mehr auf ihre Story konzentrieren, die sehr hohes sehr hohen Wiederspielwert haben. Und die sich ganz klar an den Core-Markt richten und wie gesagt hauptsächlich Digital Distribution sind. Und ja, die restlichen Mitarbeiter werden entsprechend dann jetzt gerade ja umgesiedelt so ungefähr. Es gibt wohl eine Jobbörse, einen Jobtag, einen intern quasi, bei dem natürlich vor allem auch Take-Two und 2K-interne Studios ja als mögliche Arbeitgeber auftreten. Es sind aber auch wohl, wie es scheint, Drittstudios eingeladen, das heißt also auch außerhalb der ja, Take-Two Rosters quasi, gibt es Leute, die eben zu diesem Tag kommen und ja, versuchen dann die Leute da abzuwerben, so ungefähr. Er sagt, dass es, wie gesagt, eine schwere Entscheidung war, diese ganzen Leute gehen zu lassen, aber dass es eben einfach nicht anders ging, dass sie aber auf jeden Fall finanzielle Unterstützung kriegen. Sie haben die Möglichkeit, innerhalb des Studios noch an ihren Portfolios zu arbeiten, auch wenn gar kein Projekt gerade mehr läuft. Also sie haben noch Zugriff auf ihre ganzen Daten, die eben da sind. Und wie gesagt, es wird einfach eine Jobbörse, eine interne geben. Also so wie es aussieht, werden wahrscheinlich alle letztendlich dann trotzdem wieder eine neue Stelle finden. Trotzdem glaube ich extrem überraschend, dass eben ein Studio wie ja, Irrational Games zumacht. Es ist bestimmt diskutabel, wie ewig erfolgreich jetzt die beiden Bioshocks oder die drei Bioshocks jetzt ja in dem Fall waren. Ich glaube, sie waren letztendlich nicht so unerfolgreich, dass es tatsächlich nötig war, das Studio zu schließen. Das klingt tatsächlich so, als ob es einfach eher eine Entscheidung von Ken Levine gewesen ist. Du hast ja auch schon geäußert dich dazu und gesagt, dass es irgendwie doch vielleicht aber auch so ein bisschen danach klingt, als ob das ein bisschen auf Druck von Take-Two hin gelaufen ist, das Ganze. Ist irgendwie schwer einzuschätzen. Also ich habe, wie gesagt, immer noch ein bisschen das Gefühl, dass es wahrscheinlich doch eher von dem Herrn Levine selbst ausging, aber... Also ja, schwer zu sagen natürlich. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich hatte halt einfach das Gefühl, auch wenn es jetzt diese Jobbörse gibt und diese ganzen Hilfen für die Leute, die entlassen werden, ich habe halt das Gefühl, naja, du hast halt ein Studio mit Irrational Games, was mit Bioshock Infinite ein Spiel macht, was auf jeder, also was ein heißer Anwärter auf Game of the Year letztes Jahr war. Also ja, auf jeden Fall kein Kritiker-Flop und ich glaube auch von den Verkaufszahlen her lief es jetzt nicht so schlecht. Das ist natürlich schon erstmal ein bisschen überraschend, wenn natürlich das ganze Studio aufgelöst wird und die Besitzer des Studios anscheinend keinen Bedarf dran haben, diese talentierten Leute zu halten, unbedingt. Und ja, das hat mich natürlich als erstes stutzig gemacht und wenn man sich dann anschaut und dann, wenn man dann ein bisschen so durchgeht, ich meine, es gab jetzt drei Bioshock-Titel, wovon aber auch nur zwei direkt von Irrational entwickelt wurden. Bioshock 2 wurde ja, so viel ich weiß, ja, outgesourced. Das heißt, die haben jetzt in die letzte Generation an Bioshock 1 und Bioshock Infinite gearbeitet. Also Bioshock Infinite, glaube ich, 6 Jahre oder so gebraucht. Und dass halt Leute gesagt haben, naja, Ken Levine macht schon coole und vielleicht nicht ganz so diese ganz klassischen AAA-Titel, aber dass trotzdem diese 6 Jahre Entwicklungszeit sozusagen so viel Geld und Ressourcen gekostet haben, dass selbst mit so einem guten Ergebnis dann 2K am Ende doch mit einem Minus rausgekommen ist, mit Bioshock Infinite. Und das natürlich vielleicht sagen, naja, Ken Levine funktioniert vielleicht viel besser, wenn er mit einem kleineren Team arbeitet. Weil das dann weniger Ressourcen verschwendet, er hat vielleicht auch mehr Zeit und mehr Freiheiten und wir enden dann nicht im Notfall mit einem Kritikerliebling, das sich aber letztendlich finanziell überhaupt nicht bezahlt macht und sparen dann uns sozusagen noch die Leute ein und holen uns dann vielleicht nur noch die paar Leute, die vielleicht bei uns bleiben wollen und sparen uns dann den Rest des Studios praktischerweise ein. Also das ist natürlich nicht bestätigt, aber das ist so eine Überlegung, die jetzt auch ein paar andere auch noch angestellt haben, was ich auch für durchaus möglich halte, aber ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, was da jetzt genau abgelaufen ist. Ich denke, es ging dann wahrscheinlich auch eher dann wie von beiden Seiten aus, also ich denke, Ken Levine hat auch selbst auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, aber so wie das Ganze dann am Ende gelaufen ist, fand ich dann doch ein bisschen komisch, weil ich das der Meinung gewesen wäre, naja, man kann ja trotzdem gehen und das Studio ja trotzdem jemand anderen überlassen, also so wie es Naughty Dog damals gemacht haben. Ja. Zum Beispiel, also von daher, auf jeden Fall, ich war sehr geschockt, als ich das gelesen habe. Also das absolut. Ich habe es im NeoGAF dann erfahren, irgendwann nachts in Japan, und der Thread ist dann innerhalb von Minuten dann um hunderte von Posts größer geworden. Also hat niemand erwartet, vor allem weil sie ja jetzt auch noch gerade, ich weiß nicht, ob sie den zweiten DLC zu Infinite schon rausgebracht haben oder nicht, aber das ist ja dann das Letzte, was sie dann rausbringen. Also ja. Das hat niemand erwartet, das war echt, kam aus dem Nichts. Ja, absolut, definitiv. Und du magst natürlich durchaus recht haben auch damit. Also die Überlegung ist definitiv auch valide und sinnvoll, dass es vielleicht wirklich einfach daran lag, dass das Spiel letztendlich trotzdem zu viele Ressourcen verschlungen hat. Ich finde natürlich, um das Ganze ein bisschen auch in etwas positiveres Licht vielleicht auch noch zu rücken, ich finde es natürlich auch trotzdem jetzt spannend zu sehen, was jetzt Ken Levine in Zukunft macht. Wie du schon gesagt hast, vielleicht hat er dadurch auch ein bisschen mehr Freiheit, dass er eben nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung hat, aber gegebenenfalls einfach ein bisschen mehr kreative Freiheit hat, mit einem kleineren Team an dem zu arbeiten, was er möchte. Digital Only klingt ja auch schon so ein bisschen nach einem eher kleineren Titel und nicht unbedingt nach einem AAA-Titel. Könnte mir also vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen mehr in dieses Ubisoft-Indie-Ding geht, in die Richtung geht. Es ist quasi ein großes und bekanntes Studio, das aber eben so ein bisschen eher im kleineren Bereich so Indie-Spielmäßig produziert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er ein Spiel entwickeln möchte, dass sich halt wirklich hauptsächlich auf die Story fokussiert und dann vielleicht ein bisschen über den Wiederspielwert nachdenkt, dass da zum Beispiel sowas rauskommen könnte, wie zum Beispiel ein Walking Dead oder sowas, also Spiele, die jetzt schon absolut Story-driven sind. Das klingt auf jeden Fall super spannend, also ich bin echt gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Also Ken Levine verlässt die Branche nicht komplett und selbst Take-Two nicht, sondern ja, hat einfach nur einen anderen Job bekommen. Das macht ja durchaus auch Lust auf mehr, also ich bin mal gespannt, was dann da jetzt in Zukunft kommt. Und vielleicht dauert es dann ja auch keine 6 Jahre, bis dann das nächste Spiel kommt. Das könnte ja auch durchaus sein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema, nachdem wir die News abgeschlossen haben. Und du kannst ja eine kurze Einführung mal geben, was genau wir denn heute besprechen wollen. Genau, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, geht es in dieser Folge oder soll es in dieser Folge um Videospielmusik gehen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist das ein super breites Feld. Und da könnte ich wahrscheinlich wochenlang darüber reden, nur über dieses Thema. Und wir wollen es heute aber vielleicht versuchen, ein bisschen einzugrenzen und wollten uns vielleicht auch mal vielleicht die hauptsächlichen Themen ansprechen, die man so in diesem Bereich vielleicht ansprechen sollte. Und zwar zum einen natürlich, ja, welche Funktion soll Videospielmusik im Videospiel eigentlich erfüllen? Also welche Rolle spielt sie eigentlich bei der Spielerfahrung? Wie erleben wir Spiele mit Musik anders als ohne? Ist Videospielmusik unbedingt notwendig eigentlich, um eine gute Spielerfahrung zu bieten? Und darauf angeschlossen natürlich, wie wichtig ist uns oder ist Spielern eigentlich Qualität der Musik in Spielen? Also nehmen Spieler die Musik eigentlich aktiv wahr, wenn sie gut ist, oder läuft sie so nebenbei, aber wird eher unterbewusst wahrgenommen? Gibt es da Unterschiede vielleicht zwischen Spielern, wie sie Videospielmusik in Videospielen wahrnehmen? Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist oder ein ganz interessanter Punkt ist natürlich, was sich auch meiner Meinung nach sehr gut in diesen Podcast reinpasst, ist auch wieder dieser Vergleich zwischen vielleicht einem eher westlichen und einem eher östlich beziehungsweise japanischen Approach, was Videospielmusik angeht. Also ich glaube, der Unterschied ist manch vielleicht sogar schon mal ein bisschen aufgefallen, aber gibt es denn wirklich einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie westliche oder japanische Videospielmusik gemacht wird? Und wenn ja, wie sieht die denn aus? Welche verschiedenen Philosophien verfolgen denn Entwickler in diesen verschiedenen Regionen? Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann auch vielleicht noch, wie sieht es eigentlich mit Videospielmusik als musikalisches Genre selbst aus? Also funktioniert Videospielmusik auch losgelöst von Videospielen? Ist die Musik auch für sich selbst betrachtet eigentlich gute Musik oder funktioniert sie nur im Zusammenhang mit Videospielen? Also das sind so vielleicht so ein paar Themen, die wir ansprechen wollen. Mal schauen, wie weit wir dabei kommen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, es ist auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und mich auf jeden Fall sehr darauf freue, darüber zu reden. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen vielleicht mal an. Merlin ist ja nicht ganz so drin wie ich, sage ich jetzt mal, aber absolut. Wie nimmst du eigentlich Videospielmusik in Spielen wahr? Oder achtest du eigentlich darauf? Oder gibt es da irgendwas Spezielles? Hast du irgendwelche speziellen Vorlieben? Oder ja, erzähl doch einfach mal. Ja, das ist tatsächlich auch für mich ein extrem spannendes Thema. Wie du schon gesagt hast, ist es natürlich ein Thema, das dir vor allem am Herzen liegt. Und ich meine, das wissen ja alle Podcast-Hörer dann schon auch seit geraumer Zeit. Du hast schon super oft über Videospielmusik geredet und immer wieder Tasties in die Richtung gehabt und so. Und ich habe mich da immer großteilig rausgehalten, weil ich mich da einfach nie aktiv mit beschäftigt habe. Und trotzdem war das für mich ein extrem spannendes Thema, eben weil ich mich dann mal damit wirklich bewusst auseinandersetzen musste und auch wollte. Und sagen muss, dass es einfach auch in dem Sinne spannend ist für mich, da mal drüber nachzudenken, weil ich eben, ja, wie gesagt, mir nicht groß Gedanken habe. Drüber gemacht habe bislang. Ich glaube tatsächlich, der große Unterschied ist der, dass du, also zum einen mal, und darüber werden wir später auch noch reden, glaube ich, gibt es ganz klar einen Unterschied zwischen westlicher und japanischer Spielemusik. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach der Unterschied, der bei dir Spielemusik ein bisschen prominenter im Gedächtnis hält und dich auch quasi ein bisschen aufmerksamer werden lässt, wohingegen ich das Gefühl habe, bei westlicher Spielemusik passiert genau das Gegenteil so ein bisschen. Wie gesagt, da werden wir später noch auf den Unterschied eingehen, aber um für mich jetzt einfach mal zusammenzufassen, ich als jemand, der hauptsächlich westliche Spiele spielt, ich bin halt bei den modernen Spielen heutzutage einfach einen orchestralen Ambient-Soundtrack gewohnt. Klassisches Beispiel dafür ist garantiert zum Beispiel The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich glaube, das haben alle fast gespielt irgendwie. Das heißt, jeder wird wahrscheinlich noch den Titelsong quasi, also Dragonborn, im Kopf haben. Ich würde aber behaupten, dass vom restlichen Soundtrack kaum irgendjemand noch irgendwas im Gedächtnis ist. Und ich glaube, das liegt wirklich hauptsächlich daran, dass der Großteil des Soundtracks einfach ein Ambient-Soundtrack ist. Also es ist ein Soundtrack, der dafür gedacht ist, Stimmung zu erzeugen, aber so sehr im Hintergrund zu laufen, dass du ihn nicht aktiv wahrnimmst. Und ich glaube, das hat bisher meine ganze Erfahrung mit Videospielmusik komplett ausgemacht. Also ich habe, glaube ich, selten wirklich mal einen Song im Kopf oder im Ohr gehabt, der so hängen geblieben ist, dass ich den noch Wochen und Tage später noch irgendwie nennen konnte, dass ich ihn zum Beispiel auch heute noch wüsste, nachdem ich das Spiel vielleicht auch eine geraume Zeit nicht mehr gespielt habe. Ich glaube sogar, dass der Titelsong Dragonborn, den, wie gesagt, glaube ich, die meisten Leute noch im Kopf haben, da in der Hinsicht eine Ausnahme ist, als dass der, glaube ich, einfach hauptsächlich auch hängen geblieben ist, weil er super viel zur Promo eingesetzt wurde. Also ich glaube, diese klassische Melodie und vor allem eben auch, weil er einen Chor hat, ist etwas, das einem noch mal ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben ist, weil er eben auch wirklich aktiv und sehr, sehr aggressiv in der Werbung eingesetzt wurde, hätte man ihn, glaube ich, nur im Spiel beim Anfang gehört, also im Anfangsbildschirm und eben im ersten Ladebildschirm, glaube ich, hätte man den innerhalb von 2 Sekunden wieder vergessen, weil er im restlichen Spiel ja kaum auftaucht. Und ich glaube, das macht tatsächlich einen riesigen Unterschied und ich glaube, das macht eben auch meine Erfahrung mit Videospielmusik aus. Also ich bin durchaus ein Freund von Videospielmusik und ich habe natürlich mich jetzt auch dann darauf vorbereitet. Wir haben ja schon vor einiger Zeit beschlossen, dass wir das Thema machen. Du hast natürlich ziemlich viel recherchiert und ich habe von Anfang an gesagt, ich halte mich da in dem Moment ein bisschen zurück. Einfach um jetzt eben auch das Ganze nicht ein bisschen für mich zu spoilen, als dass ich mich jetzt intensiv mit der Videospielmusik auseinandersetze, plötzlich eine andere Meinung habe. Sondern ich habe es wirklich dabei belassen, das, was habe ich jetzt noch im Kopf und habe nur noch ein paar Dinge nochmal wieder angehört, die mir einfach, ne, die ich noch im Gedächtnis hatte und muss tatsächlich sagen, dass eben gerade auch bei dieser ganzen Recherche mir dann viele schöne Tracks aufgefallen sind und ich wirklich festgestellt habe, auch ich stehe total auf Videospielmusik, aber das ist tatsächlich für mich immer nur Hintergrundmusik. Also es gibt ganz, ganz wenige Soundtracks, bei denen das nicht der Fall ist und ich glaube, was da, glaube ich, der entscheidende Faktor ist und auch das ist ein Thema, auf das wir vielleicht später dann noch eingehen, nachdem du vielleicht nochmal ein bisschen was Eingehendes gesagt hast, ist, dass die meisten Soundtracks, die bei mir jetzt wirklich richtig gut im Kopf hängen geblieben sind, sind Indie-Spiel-Soundtracks. Und da vor allem voran zum Beispiel sowas wie Bastion. Hat einen ausgezeichneten Soundtrack auf jeden Fall, aber ist vor allem auch ein Soundtrack, der wesentlich mehr integriert ist in die ganze Spielewahrnehmung. Also wohingegen ja ein Ambient-Soundtrack sich komplett dadurch auszeichnet, dass er so sehr im Hintergrund ist, dass du ihn quasi kaum wahrnimmst und er wirklich nur Stimmung für dich erzeugt, ohne dabei irgendwie Aufmerksamkeit zu fordern, ist der Bastion-Soundtrack ja was ganz anderes. Also auf den sollst du aufmerksam hören. Das wird ja anscheinend beim nächsten Spiel Transistor auch ein bisschen der Fall sein. Wir haben ja damals schon, als wir das so ein bisschen vorgestellt haben bei der Sony-Pressekonferenz, schon darüber gesprochen, dass das eins der interessantesten Spiele war, die wir da gesehen haben, weil auch da der Soundtrack einfach wieder richtig, richtig cool klang. Wir haben das, glaube ich, sogar damals gepostet, den Teil des Liedes, den man da hören konnte. Das heißt, glaube ich, Indie-Entwickler gehen da wieder ein bisschen anders mit um. Und ich glaube, gerade auch der japanische Markt ist da in der Hinsicht anders, als dass die das nochmal ein bisschen aktiver benutzen. Dass die tatsächlich einfach die Musik in dem Spiel mehr in den Vordergrund stellen und das als Teil der Erfahrung irgendwie nutzen, das Ganze. Aber das ist jetzt quasi so meine Perspektive. Wie ist es denn bei dir? Also wie hat es denn bei dir angefangen quasi, dass du dich mit Videospiel-Soundtracks mehr auseinandergesetzt hast, sodass du einfach allgemein mehr Interesse an Videospielmusik hattest? Ich meine, ich weiß, dass du grundlegend einfach ein bisschen interessierter oder wesentlich interessierter an klassischer Musik bist als ich, was, glaube ich, auch nochmal einen großen Unterschied macht, dass das einfach auch oft genug dadurch nicht unbedingt ein Musikgenre oder eine Art von Musik ist, die ich aktiv wirklich in meiner Freizeit höre, sodass ich vielleicht auch deswegen nicht unbedingt ein Ohr dafür habe oder mich nicht so dafür interessiere. Wie war denn das bei dir? Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da mit reinspielen. Also zum einen natürlich, klar, es gibt ja Leute, die sozusagen sagen, ja klar, orchestrale Musik passt gut in Videospiele, es klingt auch ganz gut, aber das ist an sich nicht das Musikgenre, was ich gerne höre. Also keine Ahnung, vielleicht hört man halt gerne Hip-Hop oder Heavy Metal oder was weiß ich was, aber halt Orchestralmusik so, ja, wenn man die Erinnerung ans Spiel hat, dann schon, aber ansonsten eigentlich nicht. Und bei mir ist es natürlich anders, du hast ja schon gesagt, ich bin ein ganz großer Freund und Fan von klassischer Musik oder generell Instrumentalmusik in fast allen Varianten. Und da ist natürlich klar, dass natürlich auch neben der Filmmusik natürlich auch die Videospielmusik als Teil von ja meinem größten Hobby natürlich eine sehr große Rolle gespielt hat und natürlich auch die anfängliche Spielerfahrung natürlich im JRPG-Genre. Und wir werden dazu später noch kommen, aber du hast natürlich schon recht, wenn du natürlich mit japanischen Spielen aufwächst, bei denen die Musik eindeutig sehr stark im Vordergrund steht, die sehr starke Melodien und Töne oder und Themen haben, dass man da natürlich sehr viel aufmerksam wird auf diese Welt der Videospielmusik. Und natürlich, und dann fängst du natürlich an, selbst dich ein bisschen rumzuhören, ja, dich interessiert das Genre, suchst dir dann noch andere Komponisten aus oder suchst dir noch andere Werke des Komponisten aus von Spielen, die du bereits gespielt hast, und dann geht das dann immer so weiter und irgendwann bist du dann wirklich komplett drin. Ich muss halt auch sagen, ich bin halt auch ein Spieler, der während des Spielens, also nicht unbedingt jetzt bewusst die Musik jetzt sozusagen mit aufnimmt, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich zumindest irgendeinen Sinn für die Videospielmusik habe, während ich spiele. Also während ich spiele, habe ich immer, wenn ich einen guten Track höre, sofort das Gefühl, okay, jetzt gerade ist gerade das Spiel ganz cool, aber ich höre jetzt halt gerade die Musik und der Track ist cool, den muss ich auf jeden Fall nachher im Soundtrack suchen. Also Okay. Das passiert dann einfach nebenbei während des Spiels, dass ich dann erkenne, okay, der Track gefällt mir, der auch, die muss ich nachher auf jeden Fall suchen und ich weiß dann auch genau, welchen Track ich dann damit meine. Da klicke ich mich dann durch den Soundtrack durch, bis ich den Track dann auch gefunden habe. Das ist aber nicht nur bei Spielen so, das habe ich auch bei Filmen. Also Leute sagen auch manchmal, naja, ich achte jetzt ehrlich gesagt beim Film gucken nicht unbedingt auf die Musik, die jetzt dabei gespielt wird, aber ich kann mich trotzdem irgendwie gleichzeitig auf den Film konzentrieren und trotzdem dann immer die Sachen herauspicken, die mich musikalisch jetzt gerade interessieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt eher normal ist oder eher nicht normal. Das ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Dementsprechend beim Spielen nehme ich natürlich die Musik dann auch sehr stark wahr. Also ich erkenne dann auch meistens dann, wenn ein Soundtrack zum Beispiel sehr ja bland oder generic ist, dann nervt mich das auch tatsächlich ein bisschen beim Spielen. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, okay, ich höre mir den Soundtrack nach dem Spielen an und entscheide dann, ob der gut war oder nicht, sondern ich entwickle während des Spielens eigentlich schon ein Gefühl dafür, ob mir der Soundtrack gefällt oder nicht. Und dementsprechend ist natürlich für mich jetzt auch so, ich kann ein Spiel auch spielen, wenn ich das Gefühl habe, also Gameplay ist natürlich für mich immer an oberster Stelle, das habe ich ja schon mal gesagt, aber ein Spiel mit schlechter Musik, da merke ich schon, das drückt auf jeden Fall meine Spielerfahrung, das drückt auf jeden Fall auch mein Enjoyment runter, was jetzt wahrscheinlich für viele Spiele nicht der Fall ist, aber ich bin durchaus auch gewillt, dann auch ein etwas schlechteres Spiel zu spielen, wenn zumindest die musikalische Qualität stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element, wenn ich Spiele spiele, und bin dementsprechend auch immer dann, wenn ein Spiel angekündigt wird, gucke ich dann auch auf den Komponisten und denke mir, naja, wenn der drin ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Also es ist kein Selling Point, aber es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, der auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall das Gefühl kriege, okay, das könnte das Spiel auf jeden Fall ein bisschen aufwerten. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, aber das heißt, du sagst schon ganz klar, dass dir das auch zum Beispiel bei Filmen oder sowas auffällt. Also du hast einfach trotzdem einfach wesentlich mehr ein Ohr dafür, so ein bisschen. Weil ja, das ist nämlich, glaube ich, so auf ein Stück weit, ich weiß gar nicht, natürlich dann schwer zu sagen quasi, wo dann der Unterschied vielleicht auch liegt, weil wir ja einfach nicht so einen riesigen Pool von überschneidenden Lieblingsspielen haben, sondern du halt, wie gesagt, viel Japanisches spielst und ich eher viel Westliches. Weil zum Beispiel auch bei Film-Soundtracks ist mir das ganz selten passiert. Also es gibt da schon schöne Stücke, aber ich nehme tatsächlich das Film-Soundtrack immer nur sehr zurückgezogen wahr. Also ähnlich wie ich das schon vorhin bei Spielen beschrieben habe, ist es für mich etwas, das einfach im Hintergrund passiert und das dann auch wirklich nur im Hintergrund stattfindet. Ja, so wie schwer zu sagen. Es ist, also, ich glaube, es ist auch immer so, zum Beispiel, jetzt, um vielleicht auf Skyrim zurückzukommen. Also, du hast schon recht, das Dragonborn-Theme an sich kommt ja eigentlich relativ selten vor. Aber, es gibt ja zum Beispiel super viele Spiele, bei denen ja das Hauptthema dann zum Beispiel abgewandelt oder Variationen, andere Arrangements oder so. Und das ist auch bei Dragonborn zum Beispiel der Fall. Es gibt ein paar Tracks im Soundtrack, die auf jeden Fall arrangierte Versionen des Dragonborn-Themes sind. Und das sind dann solche Momente, wo ich nämlich das Gefühl, das erkenne ich dann da. Also zum Beispiel auch, also Final Fantasy VIII, vielleicht dadurch ein schlechtes Beispiel, dass es ein japanisches Spiel ist, aber auch Final Fantasy VIII zum Beispiel, das Main-Theme Eyes on Me, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass das als Vocal gesungen wird. Das kommt ja im Spiel super oft in verschiedenen Versionen vor. Also zum Beispiel selbst das Ball-Thema, also wo sie tanzen, ist ja an sich nur eine Walzer-Version dieses Liedes, wenn du genau hinhörst. Genauso wie der Titelsong von Final Fantasy X zu Teki Dane nur eine Vocal-Theme und von Yunas Theme ist. Also das ist nicht super offensichtlich, aber so hangle ich mich dann auch so ein bisschen an den Soundtrack durch. Und wenn dann erstmal ein Theme da ist, was ich dann öfter zwar in Variationen höre, so kann ich mich aber trotzdem sehr stark dann in die Identität des Soundtracks sozusagen reinfühlen, sag ich mal. Das ist bei westlichen Spielen ein bisschen schwieriger, weil sie nicht so stark mit starken Motiven arbeiten oder mit so starken Leitmotiven an sich, aber trotzdem benutzen auch westliche Spiele, verwenden sie auch viele Themes öfter als nur einmal. Also Assassin's Creed ist ja zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel davon. Ja, aber das ist auch so eine Sache, also jetzt vielleicht auch nochmal, also bevor wir auf den Unterschied zwischen dem Westen und Japan eingehen, vielleicht mal dann auch wirklich die allgemeine erste Frage, wie wichtig sind quasi Soundtracks? Ich meine, du hast schon gesagt, für dich sind sie sowieso ganz wichtig, weil du einfach wesentlich mehr darauf achtest, weil du sie auch wirklich wahrnimmst, weil du die Lieder wirklich raushörst und dir zum Beispiel auch auffällt, wenn es ein eher flacher oder nicht ganz so inspirierter, schöner Soundtrack ist. Ich habe jetzt wirklich mal drüber nachgedacht, aktiv, ob es wirklich jemals ein Spiel gab, was für mich einen schlechten Soundtrack hatte, wo ich gesagt, das Spiel hat mir nicht so gut gefallen, weil der Soundtrack mich gestört hätte. Und bis ich dann irgendwann mal in wirklich frühe NES- oder Atari-Zeiten zurückgegangen bin, um zu sehen, dass da einfach, wo der Soundtrack hauptsächlich aus merkwürdigen Rumpelgeräuschen bestand, da glaube ich, hat mich zum Teil tatsächlich gestört. Aber ich habe wirklich nicht ein einziges Spiel gefunden, bei dem mich der Soundtrack gestört hätte. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sobald der Soundtrack einfach nur ein bisschen Gedudel im Hintergrund ist, dann ist es zwar oft genug so, dass der Soundtrack mir nicht besonders gefällt und er mir nicht besonders im Ohr bleibt und mich auch nicht besonders interessiert, aber er hat mich noch nie aktiv gestört. Weißt du, was ich meine? Also ich habe noch nie da gesessen und gesagt, oh Mann, jetzt läuft das schon wieder. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich in der Hinsicht war, dass es einige Spiele gab, bei denen der Soundtrack einfach irgendwann repetitiv geworden ist. Zum Beispiel gab es gerade früher öfter das klassische Prinzip, dass du sowas wie Kampfmusik in Rollenspielen hast. Und wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, sowas wie zum Beispiel Daggerfall, also die ersten Elder Scrolls-Teile und auch viele andere Rollenspiele, dann war es oft so, dass die Kampfmusik immer dieselbe war, wenn du angefangen hast zu kämpfen. Und die konnte irgendwann tatsächlich dann anfangen, ein bisschen zu nerven, weil es halt immer dieselbe Melodie war. Und du wusstest immer schon so, okay, jetzt kommt die Kampfmusik, das heißt, gleich gibt's einen Kampf. Manchmal hast du noch nicht mal gesehen. Du hast irgendwo hier eine Aggro gezogen. Ich weiß zum Beispiel, bei Vampire war das so. Falls sich noch jemand an das erste Vampire erinnert, da ist man da um ein paar Ecken gebogen und dann waren da halt so ein paar Ratten oder Fledermäuse und die konnte man wegen der grumpeligen Grafik nicht so gut erkennen. Man hat aber gleich gemerkt, so, okay, bum, bum, bum, jetzt fängt die Musik an, jetzt gibt's gleich einen Kampf. Das konnte tatsächlich manchmal ein bisschen stören, aber ich glaube, das wäre tatsächlich das Einzige, wo mir das wirklich aktiv aufgefallen wäre. Also ich habe noch nie ein Spiel gehabt, bei dem mir ein schlechter Soundtrack in dem Sinne aufgefallen wäre, als dass er wirklich schlechter. Vielleicht habe ich auch einfach noch nie ein Spiel gespielt, bei dem es einen schlechten Soundtrack gab. Kann ja sein, dass ich einfach Glück hatte. Aber gab es sowas zum Beispiel bei dir? Also könntest du zum Beispiel aus dem Stegreif oder jetzt vielleicht auch nach der Recherche irgendein Stück nennen oder irgendeinen Soundtrack nennen, das dich tatsächlich genervt hat oder sowas? Also irgendwas, wo dich tatsächlich der Soundtrack rausgebracht hat? Du hast gerade jetzt schon gesagt, dass dir öfter mal irgendwie vielleicht einfach Soundtracks aufgefallen sind, die nicht so besonders gut waren. Hat dich das wirklich richtig gestört? Hat dich das irgendwann mal rausgebracht? Hast du irgendwie ein Beispiel oder also so? Also zum Beispiel, ich glaube, eines der letzteren Spiele, wo mir das sehr stark auffallen ist, ist Tales of Graces F. Und Tales ist schon so eine Reihe, die meiner Meinung nach von, wenn man sie mit anderen JRPG-Reihen vergleicht, mit die schwächsten Soundtracks hat. Sie sind nicht immer schlecht, aber das Problem ist, der Komponist Motoi Sakuraba, der hat richtig gute Sachen gemacht, aber er komponiert so viel, dass einfach sehr viel davon einfach letztendlich generic und langweilig klingt. Und Tales of Graces F ist ungefähr so ein Soundtrack, wo ich das Gefühl hatte, es gibt keinen einzigen Track, der irgendwie hervorsticht. Jeder Dungeon klingt unfassbar langweilig einfach. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte nicht mehr länger in diesem Dungeon sein. Zum Beispiel wurde gesagt, dass natürlich Battle Themes ist etwas, was vor allem in JRPGs super wichtig ist, weil die ändert sich halt auch nicht. Und in JRPGs hast du ja immer noch diese abgetrennten Kampfbildschirme und so weiter, da ist das Battle Theme extrem wichtig. Und das ist eben die Kunst, ein Battle Theme zu schreiben, das auch nach 80 Stunden nicht langweilig wird. Und ja, ich muss halt leider sagen, ich bei Tales of Graces 11, das ist mir besonders aufgefallen, hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass der Soundtrack jetzt irgendwie gut ist, und ich hatte immer das Gefühl, okay, das ist langweilig, das ist jetzt auch langweilig, ich laufe ins nächste Dorf und habe wieder das Gefühl, die Musik ist absolut langweilig. Und okay. Also das ist so das eine der Beispiele, was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist. Wo mir das auch noch aufgefallen ist, ist, da habe ich das Spiel aber leider nicht lange dran gespielt, ist The Last Story von auf der Wii. Das habe ich nur mal angespielt, weil der Soundtrack von Uematsu ist. Und da hat mich der Soundtrack ehrlich gesagt auch sehr enttäuscht. Er war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber er war nicht das, was ich erwartet habe. Darauf möchte ich später eigentlich noch eingehen, weil der Soundtrack von The Last Story ein sehr interessantes Beispiel ist, wenn wir nachher zum West-Ost-Thema Thema übergehen. Aber auch das war zum Beispiel ein Soundtrack, wo ich beim Spielen das Gefühl hatte, irgendwie klappt das bei mir nicht. Das zieht irgendwie nicht und ich bin irgendwie enttäuscht. Also das kommt wirklich öfter vor. Natürlich, das muss man natürlich auch sagen, schlechte Soundtracks höre ich dann vielleicht dann eher schon von Spielen, die ich gar nicht gespielt habe. Also ich gehöre zum Beispiel auch zu Leuten, die Soundtracks hören zu Spielen, die er nicht gespielt hat. Ganz einfach deswegen, weil ich mich entweder für den Komponisten interessiere oder weil ich das Gefühl habe, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Jemand hat mir was darüber gesagt oder so. Und dann probiere ich auch gerne einfach Videospielmusik aus, komplett abgetrennt vom Videospiel. Und da gibt's dann auch immer wieder Momente, wo ich dann das Gefühl habe, der Soundtrack gefällt mir nicht. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas im Kopf habe. Blood of Bahamut sagt wahrscheinlich niemand, ist ein Japan-exklusives Nintendo DS-Spiel gewesen, hatte zum Beispiel keinen sehr guten Soundtrack, aber das wird wahrscheinlich... Aber das ist ja auch interessant, ich meine, aber wie ist das zum Beispiel, wenn du, sorry, dass ich unterbreche, aber das fiel mir jetzt gerade nicht so auf, weil es ist zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich einen Soundtrack hörst, zu dem du das Spiel nicht gespielt hast, könnte es quasi auch sein, dass zum Beispiel dir so ein Soundtrack manchmal nicht ganz gut gefällt, dir aber vielleicht besser gefallen würde, wenn du das Spiel spielst, weil wie sehr verbindest du das beides? Ja, das denke ich mir manchmal, aber das Ding ist natürlich, es gibt natürlich auch im Videospielbereich natürlich auch, im Videospielmusikbereich gibt es natürlich auch Genres in dem Sinne, zu was für einem Spiel ist es gemacht. Und ein klassischer JRPG-Soundtrack ist ja eigentlich immer gleich aufgebaut. Es gibt Town-Themes, es gibt Dungeon-Themes, es gibt Battle-Themes. Ungefähr so, also sehr grob gesagt. Und ohne jetzt das Spiel gespielt zu haben, erkennst du sofort, was ein Battle-Theme sein soll, was ein Dungeon-Theme ist und was ein Town-Theme ist. Ja. Und wenn du schon sehr viele Soundtracks davon gehört hast, erkennst du einfach, welche sehr generisch oder einfach sehr 0815 sind, während manche wirklich versuchen, etwas Neues zu ausprobieren, einen neuen Touch reinkriegen, richtig tolle neue Melodien reinbringen. Und manche klingen einfach so, ja, du erkennst sofort, okay, das ist ein JRPG-Town-Theme, aber irgendwie, keine Ahnung, da ist keine Originalität drin, nichts Innovatives, das ist sehr safe. Also sowas dann eher. Zum Beispiel jetzt theoretisch, wenn es ganz viele Soundtracks zu FPS gäbe, könnte ich vielleicht da losgelöst vom Spiel vielleicht nicht so viel sagen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich in dem Bereich, wie Videospielmusik für diese Genre komponiert werden soll, mich da so auskenne. Und ich meine, es ist ja auch so, dass Videospielmusik natürlich auch, je nachdem, was für ein Genre du spielst, andere Funktionen hat. Zum Beispiel ein Survival-Horror-Spiel ist meiner Meinung nach, jetzt auch ganz abgesehen davon, wie man jetzt, ob man jetzt Soundtracks gerne hört oder nicht, hat eine ganz andere Funktion als in einem Ego-Shooter, meiner Meinung nach. Also, ja. Also um Horror zu erzeugen, ist nicht nur die Spiel, also nicht nur die Atmosphäre, die erzeugt wird, sondern auch die Musik super wichtig. Und es ist ja auch kein Wunder, zum Beispiel Silent Hill damals so gelobt wurde für den Soundtrack, weil eben der Soundtrack von Akira Yamaoka damals wirklich es geschafft hat, die Erfahrung noch gruseliger zu machen, als sie es eh ist. Und man dementsprechend natürlich auch immer gucken muss, okay, für welches Genre ist diese Musik eigentlich komponiert, was soll sie eigentlich erreichen. Natürlich muss man auch immer gucken, funktioniert diese Musik vielleicht im Spiel, aber abseits des Spiels nicht, gibt's natürlich auch. Ja. Aber jetzt natürlich für mich persönlich, JRPG-Genre, habe ich jetzt schon immer das Gefühl, das muss eigentlich immer beides funktionieren. Vor allem deswegen, weil die Musik ja selten wirklich direkt auf bestimmte Szenen sag ich mal, drauf komponiert wurde, sondern weil sie ja die sind ja geloopt und die sollen funktioniert, egal wie oft du in dieser Stadt bist. Und wenn dann dieses Feeling nicht stimmt, dann habe ich schon das Gefühl, das funktioniert wahrscheinlich dann im Spiel auch nicht. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen, aber meistens habe ich dann das Gefühl, okay, das funktioniert nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, aber das ist ganz interessant, weil ich nämlich eigentlich jetzt gesagt hätte, dass gerade im Westen so ein bisschen eher der generische Soundtrack vorherrscht. Also, weißt du, dass du gerade gesagt hast, so, das muss ja immer wieder funktionieren, das wird ja auch in den Städten geloopt und so ein Kram. Also, das ist quasi ein Stück weit offener auch ist, dass es eben nicht spezifisch für eine ganz bestimmte Situation gebaut ist, sondern eben auch offener ist. Ich hatte gerade das Gefühl, dass das eben so ein bisschen das ist, was irgendwie im Westen passiert und vielleicht auch ein bisschen so der Grund ist, warum ich mir im Westen oder warum ich mich im Westen nicht so unbedingt auf manche Soundtracks einlassen kann, weil es eben so ist, dass die dann eben wirklich sehr generisch umspannend sind. Ich meine, die haben natürlich wahrscheinlich auch die einzelnen Gebiete haben ihre eigenen Tracks und so ein Kram auf jeden Fall. Ist auch im Westen so, aber also weißt du, was ich meine? Dass ich das Gefühl hatte, dass ich, da wollte ich doch gerade nochmal vielleicht erstmal darauf antworten, bevor ich dann da noch weitergehe in die Richtung. Also ich glaube, das, was ich mit generischer eigentlich meine, ist also bei westlich habe ich das Gefühl, das Generische ist dann wirklich in der Hinsicht, naja, alles orientiert sich so ein bisschen an diesem Hollywood-Style, Orchestral, bisschen epischem Ambient-Style-Soundtracks. Während bei JPEG es natürlich so ist, ich das Gefühl habe, naja, ich habe jetzt schon so viele Soundtracks dazu gehört, es ist jetzt vielleicht auch etwas persönlich, dass ich das Gefühl habe, naja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen langweilig in dem Sinne, es ist schon melodischer, also in dem Sinne nicht generisch, was den allgemeinen Stil angeht, aber es klingt sehr safe, was JRPGs angeht. Und ich habe da einfach vielleicht persönlich mittlerweile einen anderen Anspruch daran, was ein JRPG-Soundtrack erfüllen muss. Und dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen anders gemeint, wenn ich das Wort generisch dann da verwende. Ja klar, also ich wollte es also ja auch in meinem Fall war es jetzt ja nicht so, dass ich sagen wollte, dass quasi Soundtracks aus westlichen Spielen generisch sind, sondern quasi, dass es einfach relativ egal ist, wo sie eingesetzt werden, die einzelnen Tracks. Also es sind tolle Tracks, die bestimmt auch ein Stück weit irgendwie Elemente haben, die man sich gut merken kann und die vielleicht noch ein bisschen mehr ins Ohr gehen, aber einfach, dass sie halt ja selten irgendwie jetzt auf ganz, ganz, ganz spezifische Situationen geschrieben sind. Was mir gerade dabei eingefallen ist, ist das gerade eben so, und ich glaube, wir gehen jetzt einfach langsam mal in Richtung dieser ganzen West- und Japan-Geschichte, weil das eben auch relativ schnell bei uns in der Vordiskussion rausgekommen ist, dass es, glaube ich, auch einfach da viele Unterschiede gibt und das auch einen großen Teil ausmacht. Dass es natürlich auch in Japan zum Beispiel so ist, dass ich letztens erst, ich meine, jetzt kommen wir wieder auf Dark Souls und wir werden auch nur kurz drüber reden, ich entschuldige mich schon mal voraus, dass ich halt den Dark Souls Soundtracks als letzten Soundtrack aktiv nochmal gehört habe, weil ich mir tatsächlich einfach nur den Soundtrack angehört habe, um das Spiel dabei zu spielen. Beziehungsweise war der einzige Soundtrack, den ich in letzter Zeit wirklich nochmal gehört habe, ohne eben ja ihn einfach nebenher aktiv, so passiv im Spiel wahrzunehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich, dass ich am Anfang nicht ein einziges Lied hätte nennen können, außer, glaube ich, dass diese leicht ruhige Gitarrenmelodie, die so im Hintergrund läuft, wenn man eben am Bonfire sitzt. Genau, ansonsten, glaube ich, wäre mir nicht ein Track wieder eingefallen. Nachdem ich dann aber angefangen habe, den zu hören, sind mir viele Tracks wieder eingefallen. Nicht richtig, ne? Also dass quasi die Erinnerung an die zurückkommt und das waren hauptsächlich eben die Boss-Themes so. Also die ganzen Lieder, die bei den Bossen laufen. Da sind dann viele Erinnerungen plötzlich wieder hochgekommen, da habe ich ganz viel mit verbunden. Also das war, plötzlich hat mir der Soundtrack richtig gut gefallen, obwohl ich davor nicht richtig viel damit anfangen konnte, weil ich eben auch kein klassischer Musikhörer bin. Und einfach den Soundtrack gehört und gesagt, naja, es ist halt so nette Musik, die schon Stimmung erzeugt, aber da fehlt mir irgendwie was. Und dann sind mir aber eben, wie gesagt, so ein paar Themes wieder eingefallen, so ein paar Sachen sind mir untergekommen und da hat es wieder eine Menge Spaß gemacht. Und da habe ich auch gedacht, naja, sowas wie Character- und Boss-Themes gibt es natürlich auch nur in japanischen Spielen eigentlich. Und ich meine, Dark Souls ist schon so westlich, wie ein japanisches Spiel sein kann. Und trotzdem gibt es eben ein Stück weit diese Elemente da drin. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was eben vielleicht dann so die japanischen Soundtracks ausmacht. Du verbindest dann eben ein bisschen mehr damit als einfach nur ein Spielerlebnis. Also gerade in Momenten, in denen du dich entweder hoch konzentrieren musst oder wenig konzentrieren musst, zum Beispiel bei Character Themes. Bei Character Themes ist dann zum Beispiel so, dass dann gerade im Hintergrund einfach ein Gespräch läuft, der Charakter wird eingeführt. Das ist ein ruhigerer Moment. Also du kannst zum Beispiel auch mehr auf das, was gerade passiert, quasi konzentrieren und auch ein bisschen mehr auf den Sound konzentrieren. Und du verbindest den dann wesentlich stärker und charakteristischer mit etwas im Spiel, anstatt einfach nur wie zum Beispiel bei einem Gebietstrack, der halt im Loop einfach immer dann läuft, wenn du im Gebiet bist, da verbindest du dann ja nicht viel mit. Also vielleicht natürlich ein bisschen, also zumindest nicht aktiv. Also wenn du das Lied dann hörst, bestimmt verbindest du mit Erinnerungen, aber du könntest dich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Das ist natürlich auch so eine Sache, die es im westlichen Spiel einfach nicht so wirklich gibt. Ich meine, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen in unserem Boss-Hauptthema und ich finde, das ist gerade so ein ganz nettes Teil hin quasi. Gibt es dann einfach vielleicht, oder liegt es einfach auch daran, dass es halt eben mehr diese definierenden Elemente gibt, die eben auch spezifisch in dem Spiel, in japanischen Spielen auf den Soundtrack hinweisen oder der Soundtrack, der eben ganz groß mit dicken Strichen quasi etwas unterstreicht, was gerade im Spiel passiert, fehlt es vielleicht so ein bisschen im Westen? Also jetzt zum Beispiel eben dieser Dragonborn-Track zum Beispiel von Skyrim oder sowas? Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich glaube ja, dass diese, also wenn man generell jetzt erstmal von diesem Unterschied zwischen Ost und West redet, dass das ja ein Unterschied ist, der noch gar nicht so alt ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, die im Westen und im Osten haben schon immer anders Musik für Videospiele komponiert. Das glaube ich nämlich nicht, sondern zu Anfangszeiten, also wirklich zu Anfangszeiten der Videospiel, Industrie, waren ja eigentlich die meisten Komponisten jetzt vor allem jetzt erstmal durch technische Limitierungen so limitiert, dass sie ja gar nicht anders konnten, als Chiptune-Musik zu machen oder eben versuchen mit vier Kanälen möglichst epische oder cool klingende Musik zu machen. Und dementsprechend, damals war ja alles noch gleich. Damals hatten alle Komponisten mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Du konntest damals noch nicht keine andere Form von Musik machen. Und es hat sich dann eigentlich erst so geändert, nachdem die Technik dann irgendwann so weit war und auch der Speicher irgendwann so weit war und die Chips so weit waren, dass man dann theoretisch dann auch große Orchestral-Soundtracks oder einfach sehr viel komplexere Soundtracks benutzen konnte, dass man dann ist, dass ich dann das Gefühl hatte, dass dann die westlichen Entwickler gesagt haben, naja, wir unser langfristiges Ziel ist eigentlich diese Erfahrung des Films, sage ich jetzt mal, diese filmgleiche Erfahrung. Wir wollen, also das haben wir auch momentan, ist ja auch ganz groß dieser Drang dazu, cineastische Erfahrung. Du hast dann auch Soundtracks, die perfekt in Hollywood-Filme reinpassen würden, dass sich dann sozusagen die gesagt haben, naja, wir lösen uns jetzt davon, weil wir das Gefühl haben, wir möchten Videospiele in eine Richtung bewegen, die näher an den Film geht. Während bei den Japanern das Gefühl habe, okay, sie hatten diese, sie haben mit dieser Technik gearbeitet früher, also diese ganzen Pioniere, Koji Kondo mit Zelda, Uematsu mit Final Fantasy und so weiter, und die gesagt haben, naja, wir haben jetzt zwar andere Möglichkeiten, aber um ehrlich zu sein, finden wir die Musik, die wir bis dahin gemacht haben, eigentlich ganz cool, wir möchten es eigentlich so beibehalten. Und was dazu geführt hat, dass japanische Soundtracks heutzutage immer noch sehr viel eher nach den Chiptunes klingen, die wir von früher oder von den 80er Jahren Erinnerung haben, als es eben westliche Spiele tun. Also ein Halo-Sound von heute hat nichts mehr mit einem Turrican von früher zu tun, während ein, vielleicht eines von den neuen Spielen, Bravely Default, ist nicht mal ein Jahr alt in Europa und das ist ein super klassischer JRPG-Soundtrack, der so auch natürlich in einer anderen technischen Form auch so schon vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren hätte laufen können. Ja. Das ist auf jeden Fall so eines dieser Unterschiede. Und um auf deine Frage so zurückzukommen, was war sie nochmal genau? Nee, also ich habe jetzt quasi, ja, also das letztlich hast du die schon ganz, ganz gut so damit ein bisschen beantwortet. Also ich ja gesagt habe, so Boss- und Character-Themes und so, ja. Ich meine, klar, Boss-Battles sind natürlich auch etwas, das haben wir ja schon gesagt, ist ja auch etwas eher Japanisches. Und bei Boss-Battles hast du immer das Gefühl, dass die Japaner dann auch das Gefühl haben, oder generell bei solchen Momenten, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir da jetzt richtig memorable oder richtig starke Musik drüber laufen lassen. Also es gibt da ein ganz interessantes Interview mit Thomas Böcker, den ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe, der ist verantwortlich gewesen für die ganzen Videospielmusikkonzerte hier in Deutschland. Und der wurde nämlich mal gefragt, so, ja, gibt's denn da jetzt eigentlich so einen Unterschied zwischen westlicher und japanischer Videospielmusik? Und er meinte halt so, ja, wenn er mit japanischen Komponisten redet, sagen die meistens, naja, Japaner legen halt mehr Wert auf Soundtracks, die starke Melodien haben, die auch klar heraushörbar sein sollen. Mhm. Und was im Gegensatz steht zu was heutzutage in Hollywood ist. Also in Hollywood ist dann eher mittlerweile verpönt, wenn du einen Soundtrack hast, der halt sehr stark melodisch ist, der sehr stark im Vordergrund steht, der sozusagen versucht, die Show ein bisschen zu stehlen. Und man mehr eher sagt, naja, das soll die Musik nicht sein. Die Musik soll nicht von dem eigentlichen Inhalt des Films ablenken. Und er sagt natürlich auch, natürlich gibt's Ausnahmen. Also es gab ja die Zeit des John Williams und John Williams ist einer der Filmkomponisten, die sich einen Dreck drum scheren und sagen, ich komponiere starke Melodien und baue sie in die Filme ein. Egal, was ihr sagt. Aber das ist trotzdem so ein bisschen verpönt, ist im Westen zu sagen, naja, Melodien sind halt einfach und lenken halt ab, aber bringen eigentlich nichts. Wenn die Japaner sagen, nö, ist völlig in Ordnung, wenn wir einen epischen Bossfight haben, dann wollen wir auch einen epischen, lauten, memorable Track haben. Also jeder erinnert sich halt an One Winged Angel, jeder erinnert sich an Dancing Mad. Das sind halt einfach Tracks, wo wir trotzdem auch nicht das Gefühl haben, naja, alles, was ich vom Bosskampf mitgenommen habe, ist die Musik, sondern das hat einfach nur das Gefühl, dass dieser Bosskampf meiner Meinung nach sogar noch einen höheren Status erreicht hat, als er eh schon hatte. Also der Sephiroth-Bosskampf ohne One Winged Angel wäre nicht der gleiche Bosskampf. Und ja. Dementsprechend hast du natürlich recht, die japanische Spiel, das Spieldesign ermöglicht es auch schon viel mehr, bestimmte ja musikalische Sachen zu machen. Ja, und das führt uns vielleicht auch noch so ein bisschen weiter, weil nämlich das nächste, was ich mir so gedacht habe, war eben auch einfach, dass man jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit bei Soundtracks von klassischer Musik geredet. Das ist ja so auch immer noch der Großteil der Spiele-Soundtracks, sowohl in Japan als auch im Westen. Was ist denn aber eigentlich zum Beispiel mit so Sachen, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, zum Beispiel wie Bastion oder auch einfach andere Spiele, da gibt es glaube ich auch in Japan wieder relativ viele Beispiele, die eben nicht klassische Musik nutzen, sondern nicht unbedingt nur Vocal Tracks. Ich meine, Vocal Tracks, glaube ich, sind nochmal eine etwas komplett andere Sache. Ich glaube, die sind einfach natürlich, bleiben auch wesentlich eher im Ohr, weil man ihnen zwangsläufig durch ihre Vocals ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Ich glaube, da geht's uns allen letztendlich gleich. Sobald Vocals da sind, können wir es nicht ganz ignorieren. Mir fällt zum Beispiel auch super schwer, irgendwie zu Vocal Tracks irgendwie nebenher zu arbeiten oder mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Das müssen dann, wenn Vocal Tracks sein, die ich schon 10.000 Mal gehört habe, und dann verschwinden sie so sehr im Hintergrund, weil ich sie eben schon auswendig kenne, dass ich nebenher was anderes machen kann. Aber sonst brauche ich auch wirklich eigentlich eher akustische oder instrumentale, zumindest musikreine, damit ich mich konzentrieren kann, aber auch einfach der Einsatz von anderen Musikgenres. Also ich meine, klassischer Soundtrack, wie du schon gesagt hast, im Westen ist es, glaube ich, alles sehr, sehr Hollywood-mäßig. Im Japan vielleicht nicht ganz so, aber auch da wird ja eher selten mit Vocals oder mit andersartiger Musik gearbeitet. Was ist denn zum Beispiel mit einem Bastion-Soundtrack, der eben dann, ja, ist ja schwer zu beschreiben, was das für eine Musik ist, so ein bisschen Western-Jazz quasi. Oder auch wenn es ganz andere Richtung geht, sowas wie metalige Soundtracks, wie Techno-Soundtracks, wie Hip-Hop-Soundtracks, die es ja auch immer mal wieder gibt, in die Richtung halt. Ja, also ich würde ja behaupten, dass zum Beispiel zum einen in der Indie-Szene und aber auch im japanischen Bereich eigentlich relativ viel experimentiert wird. Vor allem auch in, jetzt sage ich mal nicht AAA, weil ich glaube, wie wir letztens schon mal gesagt haben, so viel AAA gibt es in Japan eigentlich nicht. Aber dass da wirklich schon sehr viel verschiedene Arten von Musik genutzt werden. Und ich glaube, die Indies ist wirklich was sehr Interessantes, weil durch die Indies hat man jetzt mittlerweile auch mehr das Gefühl, naja, die im Westen können ja auch anders, wenn sie nur wollten. Also, wenn wir jetzt immer davon reden, naja, die westlichen Soundtracks sind ein bisschen bland und unmemorable und so weiter, das bedeutet nicht, dass die Soundtracks schlecht sind, um Gottes Willen. Nee, überhaupt nicht, ja. Also, im Westen gibt's ganz viele, ganz tolle, hervorragende Komponisten. Jeremy Soule ist auch einer davon. Ist nur die Art und Weise, wie sie zu arbeiten haben. Also Jeremy Soule ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil sein erstes Werk war nämlich für Square USA, Secret of Evermore, was zwar ein von Amerikanern entwickeltes JRPG ist, aber nichtsdestotrotz auch von der Musikstruktur her aufgebaut ist wie ein klassisches JRPG. Und er hat auch schon gesagt, einer seiner größten Idole ist Nobuo Uematsu. Er hat auch selbst schon mal Terra's Themos Final Fantasy 6 geremixed für OCR. Und er kennt das, also auch, er kann das theoretisch auch, wenn er nur wollte oder wenn er dürfte, mehr oder weniger. Das ist also... ja, wenn das richtig, also es hat gar nichts mit Qualität oder sonstiges, es ist einfach ein anderer Approach. Und ich glaube, die Indies, bei denen ist es wirklich noch so, naja, sie haben nicht den Anspruch, unbedingt eine Hollywood-eske Erfahrung zu bieten. Also ich glaube, ich meine, Indies, man sagt ja immer so ein bisschen, ja, back to roots, mehr wieder auf Gameplay achten, vielleicht auch ein bisschen mehr wirklich diese Identität des Videospiels. Also nicht versuchen, dass die Grenzen zwischen Videospiel und Film sich vermischen, sondern einfach sagen, naja, wir entwickeln Videospiele und es sollen auch Videospiele sein. Und ich meine, jeder von uns, glaube ich, wenn ich jemanden frage, was stellst du dir unter Videospielmusik vor, stellt sich eher Tetris vor oder das klassische Super Mario Theme als jetzt das epische Mass Effect Main Theme, was auch ein Film hätte sein können. Und dass sie natürlich sagen, naja, wir haben diese Freiheit, also gehen wir auch dahin zurück und wir haben auch die Möglichkeit, sagen, naja, wir machen einfach die Musik vielleicht ein bisschen dominanter, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Bastion der Fall war, wie du gesagt hast, wie es bei Hotline Miami der Fall war, wie es jetzt auch bei einem Journey zum Beispiel der Fall ist, das zwar auch mit orchestralen Musikarbeit, aber wo die Musik auch eine ganz andere Rolle spielt. Und auch bei den Japanern habe ich das Gefühl, also selbst wenn man sich jetzt die neuesten Final Fantasy Soundtracks anhört, ich weiß, sie sind sehr, auch innerhalb des Fanlagers sehr kontrovers diskutiert, die vom 13, und ich muss sagen, die 13. Trilogie sind keine guten Spiele meiner Meinung nach, oder keine guten Final Fantasies meiner Meinung nach. Aber die Art und Weise, wie sie mit den Soundtracks arbeiten, welche Einflüsse sie drin haben, sie haben Electronic drin, sie haben Vocal Tracks drin, ganz viele, wo ich am Anfang sehr skeptisch war. Sie haben ziemlich viele Sachen im 13. Soundtrack probiert und haben es nicht bei einem rein orchestralen Soundtrack belassen. Und was meiner Meinung nach eine ziemlich mutige Entscheidung ist für ein Spiel, was, sag ich jetzt mal, eines der wenigen AAA-Titel in Japan ist. Und Ja. Zum Beispiel auch Heavy Metal Soundtracks oder metalige Soundtracks hast du ja auch sehr viel, zum Beispiel Falcom macht da ja ganz viel, Ease ist da ganz bekannt dafür, sagen ja auch viele Zelda auf Crack so ein bisschen, auch sehr viel Progressive Metal. Du hast dann zum Beispiel ein Nier Soundtrack, was komplett, also zu 90% fast mit Vocals arbeitet, wo ich vorher gedacht habe, es funktioniert nicht, und jetzt ist es einer meiner Lieblings-Soundtracks der letzten Generation gewesen. Also du hast auch im japanischen Ding, dadurch, dass es nicht so viel dieses AAA gibt, diese Erwartung an, wir machen jetzt ein Videospiel, was wie ein Film ist, hast du auch da sehr viel mehr Varianz, wie du da Musik aufbauen kannst. Und ich glaube halt, dass das mehr oder weniger auch, wie soll ich sagen, ja, Videospielmusik irgendwie auch besonders macht, eben. Videospielmusik ist nicht auf ein bestimmtes Art von Musik gebunden, sondern du kannst aus allen möglichen Videospielmusik machen. Deswegen ist Videospielmusik meiner Meinung nach so divers und auch so interessant. Also, und wie soll ich sagen, also du hast vorhin schon Indies angesprochen, und wie gesagt, die Indies brechen jetzt gerade so ein bisschen auf, diesen Unterschied zwischen West und Ost, und ich finde es auch sehr gut so, weil eigentlich diese Unterscheidung ist ja an sich immer so, ja, keine Ahnung. Da wird dann oft geredet, die eine ist besser als die andere. Ich würde einfach sagen, es sind nur anders, aber es müsste nicht so sein. Also die im Westen können genauso gut Sachen machen wie im Osten. Und ja, vielleicht ein paar gute Beispiele, bevor ich jetzt auch meinen ganz langen Beitrag beende. es gibt ja auch japanische Spiele, die ja auch eher westlich sein wollen. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Metal Gear Solid. Weil Metal Gear Solid hat zwar vom Soundtrack her, ist zwar jetzt auch nicht so unbedingt vergleichbar mit jetzt zum Beispiel einem Halo oder einem Mass Effect, aber man merkt schon, dass es auf jeden Fall sehr viel mehr eher in die Richtung eines Hollywood-Soundtracks geht und man ja auch deswegen extra sich einen westlichen Komponisten geholt hat. Harry Gregson-Williams ist vielleicht manchen ein Begriff, der hat auch für ganz viele Hollywood-Filme schon Soundtracks gemacht, und der ist ja zum Beispiel für die Metal Gear-Musik seit Metal Gear Solid 2 verantwortlich. Und was auch ganz interessant ist, zum Beispiel neulich Soul Calibur 5, hat ja zum Beispiel ein ganz großes Soundtrack-Team, das aus ganz vielen verschiedenen Leuten besteht. Also da ist jemand dabei wie Hiroki Kikuta, der Secret of Mana damals gescored hat. Da ist aber auch einer dabei wie Andrew Aversa, der aus dem westlichen Bereich kommt, für damals Overclock Remix ganz viel Remix gemacht hat, der aber einen völlig anderen Hintergrund sozusagen hat. Oder auch ein Inon Zur, der aus Israel kommt und bisher schon an, was hat denn der gearbeitet? Ich glaube, ganz viele Star Trek Sachen und auch Icewind Dale, Baldur's Gate 2 hat er zum Beispiel auch gescored, und die sind alle zusammengekommen in einem großen Team und haben am Soul Calibur 5 Soundtrack gearbeitet. Und da gab es dann auch ein ganz interessantes Statement von Inon Zur, der gesagt hat, naja, was ist denn so der Unterschied? Er sagt, I think that the core of the difference between the Western and Eastern approach lays deep within the differences in the cultures, which is very fascinating to me. I could clearly feel that the Eastern approach depends more on the psychological, emotional aspects and has a huge place for imagination, by the time that the Western approach always tries to follow the reality very closely and portray the story and the heroes with very realistic and down-to-earth ways. Also er beschreibt es hier auch schon sehr gut, so ja, wenn ich für ein westliches Spiel Musik mache, dann muss ich schon ganz anders an diese Thematik rangehen, also da darf ich auch nicht so mit Emotionen spielen, also ich darf nicht mit der Musik versuchen, die Emotionen des Spielers zu stark zu wecken, weil ich dann das Gefühl habe, okay, das basiert jetzt nur auf der Musik und nicht auf dem Spiel selbst. Und das soll im Westen so nicht sein, während das im Japanischen völlig in Ordnung ist. Also ja, das ist echt ganz interessant. Aber wie ist denn jetzt zum Beispiel, du hast jetzt nur den Harry Gregson-Williams kurz erwähnt, wie ist denn der Soundtrack geworden in dem Spiel denn dann? Also ich würde ja sagen, der Metal Gear Soundtrack könnte auch ein Hollywood-Soundtrack sein. Definitiv. Aber klar ist natürlich auch, der erste Metal Gear wurde ja nicht von ihm komponiert, sondern ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Und die Themes verwendet er auch teilweise weiter. Deswegen ist der Metal Gear Soundtrack meiner Meinung nach so ein Hybrid geworden. Er ist auf jeden Fall mehr memorable als jetzt ein klassischer westlicher Soundtrack, aber trotzdem eindeutig eines der Spiele-Soundtracks, wo ich sagen würde, okay, Kojima möchte den auch mehr westlich machen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Metal Gear auch eine Serie ist, die auch versucht, cineastisch zu sein. Ja, ohne Frage auf jeden Fall. Also, um nochmal ein bisschen auf die Indies zurückzukommen, da waren wir jetzt zwar vorhin schon, aber ja, einfach um nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen. Ich glaube auch, dass gerade bei den Indie-Soundtracks nochmal der Unterschied ist. Da gehen wir jetzt quasi von dem ganzen, also ne, von dieser ganzen Sache quasi weg, einfach wie überhaupt Soundtracks gemacht werden und so ein Kram, sondern ich glaube, bei Indies ist einfach auch die Sache, dass es ein einfaches, und ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, und relativ gut umzusetzendes Mittel ist, um eben Emotionen zu erzeugen. Also ich glaube, bei gerade so AAA-Produktionen, und wie du schon gesagt hast, sind das eigentlich eher westliche Produktionen. Final Fantasy, eine der wenigen AAA-Produktionen, wenn man sie mal so nennen möchte, die aus Japan kommen quasi. Ein Soundtrack ist ein einfaches Medium und ein einfaches Mittel, um Emotionen zu erzeugen, um auch Value zu bringen, also um auch quasi ein Produkt aufzuwerten, um es vor allem auch im Gedächtnis der Leute zu verankern. Und erfordert aber dafür letztendlich quasi nicht wahnsinnig viel Geld. Es erfordert nicht irgendwie 10 Leute, die da für mehrere Monate dran arbeiten, sondern im Normalfall ist es ein Komponist. Ich meine zum Beispiel gerade bei Bastion und jetzt auch bei Transistor. Das ist ja ein Typ, der diese Musik einfach macht. Der setzt sich halt hin und macht das nebenher. Das heißt, es ist ein, sagen wir mal, einfacher Weg, sein Produkt aufzuwerten. Und deswegen stellt man es, glaube ich, auch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also das ist jetzt weder irgendwie positiv noch negativ. Also ich will jetzt nicht sagen, quasi, sie nutzen das letztendlich nur, weil es ja vom monetären Wert her quasi einfach und schnell umzusetzen ist und dadurch quasi effektiv und kostengünstig. Ich will aber auch nicht sagen, dass sie es quasi nur nutzen, um damit besonders cool, indie und künstlerisch zu sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus beidem. Dass es eben möglich ist, dadurch ein Spiel, das gerade durch auch oft ja seine Grafik nicht so wahnsinnig viel Emotionen übermitteln kann, weil eben du keine aufwendige 3D-Grafik mit realistischen Animationen und wunderbar animierten und gemachten Gesichtern ist, die irgendwie extrem aufwendig vertont ist oder so ein Kram, sondern meistens hast du dann halt da eher einfache Grafiken, weniger Vertonung, und gerade dann hilft ein Soundtrack natürlich ungemein. Und auch wenn Bastion natürlich den fantastischen Erzähler hatte, der das Ganze natürlich auch ein Stück weit ausgemacht hat, merkst du da einfach, dass das auch in Vordergrund gestellt wird, weil es dich mit reinzieht in die Welt. Wenn das zum Beispiel einen langweiligen, hintergründigen, orchestralen Soundtrack gehabt hätte, würde ich behaupten, das Spiel wäre nur halb so gut gewesen. Du wärst viel weniger in dieser Welt drin gewesen, viel weniger in dieser ganzen Geschichte drin gewesen. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie gesagt, dass deswegen halt die Indie-Entwickler auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf legen, weil es eine gute Möglichkeit für sie ist, Leute für ihr Produkt zu begeistern, im Gedächtnis zu bleiben und Emotionen zu erzeugen, alles gleichzeitig, mit einem relativ unaufwendigen, sage ich jetzt mal, was die restliche Spieleproduktion angeht, nämlich dem Soundtrack. Ja, und ich meine, es gibt natürlich dann auch Beispiele für Spiele, wo du diesen Soundtrack wirklich, also noch viel mehr brauchst als zum Beispiel in einem Bastion. Und das ist zum Beispiel Journey. Ich meine, in Journey wird kein Wort gesprochen. Stimmt, ja. Und das heißt, das Spiel kann, also da ist die Musik, steht sie so stark im Vordergrund einfach deswegen, weil sie das einzige Mittel ist, um überhaupt Emotionen zu transportieren, weil der Charakter oder das Wesen, das du spielst, spricht nicht. Siehst eigentlich keine Gefühlsregung innerhalb dieses Wesens. Das heißt, die Musik ist komplett dafür verantwortlich, was du jetzt gerade in diesem Moment fühlst. Und das macht den Soundtrack von Journey halt eben auch so speziell, weil er es eben schafft, ganz alleine die emotionale Ebene dieses Spiels zu halten und zu stemmen. Absolut. Aber wobei das natürlich auch eine bewusste Entscheidung ist. Also es ist ja nicht so, dass quasi der Zwang bestanden hätte, dass der Soundtrack das schaffen musste, sondern sie haben von Anfang an das so eingeplant, Richtig. Dass der Soundtrack dafür verantwortlich ist. Und das ist aber ein super gutes Beispiel dafür, wo es fantastisch geklappt hat. Also ich meine, ich kenne von Journey nichts außer ein paar bewegte Spielszenen, ein bisschen Screenshots und natürlich weiß ich ungefähr, worum es geht, aber ich kenne den Soundtrack auch. Ich glaube, es ist natürlich auch so einer der Soundtracks, der in den letzten Jahren noch niemandem groß vorbeigegangen ist, der sich damit ein bisschen zumindest beschäftigt, einfach weil das halt, über den wurde super viel geredet, genau wie Bastion Soundtrack. Ich würde so ein paar Tracks daraus, hat auch fast jeder schon mal irgendwie gehört, selbst wenn das Spiel nicht gespielt hat. Das ist natürlich einfach dann auch eine bewusste Entscheidung gewesen, aber auch eine coole Entscheidung. Also ich meine, macht vielleicht auch, wie gesagt, das ist ja sowieso das Ganze, was wir der Indie-Bewegung ein bisschen zusprechen, ist eben diese Innovation, ist die Kreativität und der etwas andere Umgang mit den Mitteln, die sie haben. Und es ist auch ein anderer Umgang eben mit Soundtracks, auch eine andere Art und Weise, diese Soundtracks zu integrieren und auch zu nutzen zu seinem eigenen Vorteil. Das ist ja das Spannende daran. Das ist vielleicht auch so ein bisschen quasi die Zukunft der Soundtracks, also wenn wir da nochmal so ein bisschen als Aussicht hingehen wollen, über die meisten anderen Dinge haben wir jetzt ja auch schon recht ausführlich gesprochen. Was glaubst du denn, wie das quasi in Zukunft laufen wird? Ich meine, der japanische Soundtrack, hat er sich in den letzten Jahren groß verändert? Hat sich der westliche Soundtrack wirklich groß verändert, nachdem wir jetzt mittlerweile die CD haben und orchestrale Soundtracks quasi zum Alltag geworden sind? Und damit meine ich logischerweise nicht jetzt einfach nur von der Qualität her. Natürlich, je mehr Geld da ist, je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto größere Namen sind das, desto aufwendiger werden auch die Soundtracks gestaltet. Aber wird es immer weiter so gehen? Wird es immer weiter gehen, dass es quasi immer Hollywood-mäßiger ist? Oder beziehungsweise wird es auch einfach so bleiben, wie es jetzt schon so ist? Im Westen quasi mit diesen Ambient-Soundtracks und im Japan, wie es quasi jetzt gerade der Fall ist? Oder verändert sich da gerade was? Wird sich da noch was verändern? Also ich habe das Gefühl, im Westen ist es natürlich jetzt so, ich glaube, durch die Indies wird auf jeden Fall werden jetzt mehr, auch große Publisher vielleicht wieder mehr versuchen, auch andere Formen von Soundtracks zu machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Child of Light zum Beispiel Ubisoft, das ja schon ganz andere Wege geht, wahrscheinlich auch was den Soundtrack angeht, ganz anders sein wird. Aber ich glaube schon, dass letztendlich der Westen wird wahrscheinlich, oder im Westen wird es wahrscheinlich erstmal bei den, also bei den AAA-Titeln wird es wahrscheinlich hauptsächlich erstmal bei den großen Orchestral-Soundtracks bleiben, ganz einfach auch deswegen, wie gesagt, der Wille, mehr zum Cineastischen zu gehen, der hört ja nicht auf, der geht ja immer noch weiter, ja. Und The Last of Us hat ja nochmal eine neue Messlatte gelegt, wie man Zwischensequenzen zu machen hat und so weiter, und sie haben ja auch einen Komponent mit, der Name ist ein bisschen kompliziert, mit dem Komponisten, der vorher auch noch nie für Videospiele was gemacht hat, sondern auch komplett aus dem Film kommt, der hat auch gezeigt, naja, wir holen uns jetzt halt immer mehr Leute auch aus dem Filmbereich rein. Das ist ja auch etwas, was im Japan zum Beispiel eigentlich nicht passiert. Die Leute, die ja vor 20 Jahren die Soundtracks gemacht haben, machen die Soundtracks ja noch heute. Während du im Westen natürlich sehr viel mehr jetzt Studios hast, die halt ein Hans Zimmer holen, ein Harry Gregson Williams, ein... Ja. Steve Jablonski, der auch für Transformers und jetzt auch für Gears of War jetzt was gemacht hat. Also du holst jetzt einfach dir das Talent aus dem Filmbereich raus, weil du diese Leute auch haben willst, während du in Japan eigentlich weiterhin immer noch mit diesen Pionieren der Videospielmusik arbeitest, hauptsächlich. Und ich meine, die sind ja auch mittlerweile extrem berühmt. Richtig, geworden. Also auch wieder ein bisschen was mit der anderen Wahrnehmung. Deswegen hast du ja auch in Japan auch diese Wahrnehmung von diesen Komponisten, diesen bekannten Videospielkomponisten. Ich würde einfach behaupten, wenn Leute Videospielkomponisten kennen, dann sind es in der Regel Japaner. Und ja. Das hat auch einen Grund, weil die natürlich, ja, seit 20... Wie gesagt, es ist halt einfach, in Japan wird einfach auch natürlich das Videospiel anders wahrgenommen. Also die kriegen natürlich auch ein bisschen mehr Anerkennung dafür, weil einfach Videospiele viel mehr mit der Gesellschaft stattfinden. Ja. Also es ist im Westen, glaube ich, einfach bisher nicht möglich gewesen, als Videospielkomponist besonders bekannt zu werden, weil wenn nur in Videospielerkreisen, und das war bislang nicht die Mitte der Gesellschaft, das ist ja in Japan besonders. Übrigens heißt der Gustavo Santaolalla. Ja, genau. Jetzt weißt du, warum ich... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich habe es einfach mal vorgelesen, wie es da steht. Ja, aber auch zu Japan wollte ich noch sagen, ich glaube, auch da wird sich nicht so viel ändern. Es wird immer mehr Einflüsse geben, also man sieht ja auch jetzt zum Beispiel an Final Fantasy 13, an Nier, dass auch immer mehr versucht wird, aber ich habe auch schon das Gefühl, das wurde schon immer mehr auch gemacht. Und wenn ich mir die dortige Musikszene so ein bisschen anschaue, was ja viele zum Beispiel nicht wissen, ein ganz großer Markt in Japan auch, was, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen zum Teil mit Videospielen zu tun hat, sind ja zum Beispiel Doujin-Games und Doujin-CDs. Also da gibt's ja dieses Toho-Phänomen, ich weiß nicht, ob das Leute was sagt, das ist von einem quasi einem Ein-Mann-Team gemachtes Bullet-Hell-Universum, das dann auf so Messen verkauft wird, also in ganz kleiner Stückzahl und so weiter. Und da gibt es dann super viele Künstler und super viele Künstlergruppen, die halt basierend auf diesen Sachen Doujin-Musik machen, die dann meistens auch entweder Chiptune oder am PC gemachte Orchestral-Samples, mit Samples gearbeitet wird ganz viel. Also der Markt für solche Musik ist dort riesig, weshalb ich nicht das Gefühl habe, dass sich da groß was auf jeden Fall in Richtung auch Hollywood-esque verändern wird. Das glaube ich nicht. Dafür ist der Markt, was diese richtig starken, melodischen und wiedererkennbaren Soundtracks angeht, einfach viel zu groß dort, als dass ich das Gefühl habe, das könnte sich da ganz groß ändern. Es sei natürlich bei Spielen, die natürlich eher vielleicht an Westler für Westler gecatert sind. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, das wird auch weiterhin erstmal so bleiben. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sich da groß was ändert. Ja, das stimmt natürlich. Ne, ich meine, gut, es gibt ja da auch schon diese Crossbreeds quasi. Es gibt ja ein Dark Souls, das halt von allem her. Zum Beispiel Dark Souls ist auch in der Hinsicht interessant, weil der Komponist ist ja der gleiche für die ganzen Tales-Spiele. Und ich habe mich ja vorhin über den Tales of Graces F Soundtrack aufgeregt, aber sein Dark Souls Soundtrack war zum Beispiel mal komplett anders als das, was er sonst gemacht hat und trotzdem extrem gut und trotzdem erkennbar japanisch. Ja, das stimmt. Also das war vor allem auch so eine schöne Mischung aus beidem, das stimmt definitiv. Jetzt noch so als Disclaimer am Ende quasi so ein bisschen. Natürlich hätten wir am liebsten jetzt einfach immer wieder zwischendurch die ganzen Soundtracks einfach eingespielt und besonders auch die Tracks, über die wir spezifisch geredet haben. Ich meine, Joe hat ja super viele Namen gedroppt auch. Das Problem ist einfach, dass wir in Deutschland die wunderschöne GEMA haben und wir da sehr schnell Probleme kriegen, sobald wir einen Song länger als 20, 30 Sekunden anspielen. Das ist zum Teil natürlich dann trotzdem immer noch möglich, aber zum Teil eben auch nicht, und es war uns ein bisschen zu gefährlich quasi, dass dann einfach unsere Folge komplett gesperrt wird von der GEMA. Was wir jetzt machen werden, als kleinen Kompromiss oder zumindest versuchen werden, schauen wir mal, dass wir einfach ein paar Tracks zusammenstellen in der YouTube-Playlist und die einfach verlinken. in der Folge beziehungsweise noch nachreichen, so dass man sich zumindest ein bisschen orientieren kann. Gerade weil Joe jetzt, wie gesagt, viele Sachen auch genannt hat, die er persönlich super gerne hört, große Soundtracks, die man vielleicht einfach kennen müsste, dass wir euch da ein bisschen die Arbeit ersparen. Da machen wir vielleicht eine kleine Playlist, dass ihr einfach mal reinklickt und wenn ihr euch interessiert, mal so durch ein paar Sachen durchhören könnt. Ich hoffe, das sollte dann eigentlich kein großes Problem geben, auch wenn die GEMA ja letztens schon irgendwie auf YouTube-Links irgendwelche Sachen erhoben hat, aber naja, gehen wir mal davon aus, dass uns das erstmal nicht betrifft. Genau, also nur quasi ein bisschen nebenher. Wir machen das mit Absicht nicht und spielen Absicht keine Tracks an, weil wir da halt eben schnell Probleme kriegen würden. Willkommen in Deutschland. Ja. Ja, ich würde sagen, dann sind wir mit dem Thema soweit auch durch. Wir haben da jetzt schon sehr ausführlich drüber geredet. Es ist extrem spaßig tatsächlich und vor allem für mich auch so interessant, weil wir uns ja auch bewusst damit zurückgehalten haben, vorher der Ewigkeiten drüber zu diskutieren. Wir haben beide gesagt, ungefähr, was wir recherchieren wollen. Wie gesagt, ich habe mich dann auch wirklich großteilig da rausgehalten, im Sinne von, dass ich nicht angefangen habe, jetzt irgendwie 1000 Soundtracks zu hören, die ich vorher nie gehört habe. Oder mich nochmal ausführlich mit Soundtracks zu beschäftigen, die ich vielleicht schon kannte, sondern auch relativ unbedarft in die Folge reingegangen bin. Und das war echt super, super spannend, definitiv. Und natürlich gilt wie immer, eure Meinung wollen wir natürlich auch hören. Werdet los, was ihr Lust zu werden habt. Vielleicht habt ihr zum einen ein paar einfach coole Tipps, was Soundtracks angeht. Vielleicht auch einfach eine Meinung zu Soundtracks. Vielleicht geht es ja auch vielen so ähnlich wie mir und ihr nehmt Soundtracks gar nicht so wirklich bewusst wahr. Das interessiert uns auf jeden Fall alles. Also schreibt uns über die allgemeinen Kanäle. Wie schon gesagt, wir sind jetzt auch wieder ein bisschen aktiver mit allem drum und dran. Die Kommentarfunktion, Nachricht über Facebook, E-Mails und sowas, das kommt alles hier an und seid versiert. Wir lesen es auch, selbst wenn es manchmal einen Moment dauert, bis wir antworten. Wir freuen uns da extrem drüber. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich über zu den Tasties, oder? Ja, würde ich mal sagen. Ja, astrein, dann ja, lege ich einfach mal los jetzt. Es hat sich leider tatsächlich Tasty-mäßig extrem viel, aber es haben sich auf jeden Fall einige Tasties angesammelt. Warum leider? Ja, das Problem ist, dass ich natürlich jetzt nicht alle heute loswerden kann. Ich meine, vielleicht werden sie in Zukunft nochmal irgendwie dann... Immer machen wir ein Buffet an Tasties oder so. Ja, dann machen wir einfach mal eine Folge, wo wir nur über Tasties reden. haben wir ja quasi schon mal so ähnlich gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon so einige Tasties immer wieder gehabt, die ich dann immer wieder durch neue ersetzt habe. Ich nehme jetzt einfach mal einen mitten raus, irgendwie, der mir jetzt so am ehesten irgendwie unterkommt. Um ehrlich zu sein, habe ich es quasi durch Austentern entschieden. Und zwar geht es dabei um, das, was ich dann doch die letzten Wochen so noch gespielt habe. Wie schon gesagt, ich habe nicht so wahnsinnig viel gespielt. Zum einen, weil es gerade nicht so viele Spiele gibt, die mich interessieren und weil ich auch ein paar Spiele warte und einfach auch nicht so die Zeit hatte. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mal wieder angefangen, mich ein bisschen mit ein paar MOBAs auseinanderzusetzen. Ich habe letztens mit einem guten Kumpel von mir, der gerade frei hatte, für ein paar Wochen, mit dem habe ich mich hingesetzt und mir gesagt, okay, was wollen wir denn mal anfangen zu spielen, irgendwas Lustiges spielen, haben uns ein bisschen umgeguckt, das war auch einer der Kumpels, mit denen ich zusammen League of Legends gespielt habe, was ich jetzt ja mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich spiele, und wir sind auf einen MOBA gestoßen, das uns tatsächlich extrem viel Spaß gemacht hat von Anfang an, und das habe ich jetzt die letzten Wochen auch hauptsächlich gespielt, und zwar nennt sich das Ganze Smite. Vom Prinzip her, ich weiß, MOBAs sind den meisten Leuten völlig über und absolut zu Recht auch ein Stück weit. Zum einen gibt es davon Sand am Meer, zweitens ist das die schlimmste Community, die das Internet hier hervorgebracht hat. Ich denke, das kann man sicher sagen und das ist auch nicht übertrieben. Aber tatsächlich gefällt mir dieses Spiel trotzdem gut genug, dass ich es empfehlen werde. Und zwar ist es nämlich ein klassisches MOBA in dem Sinne, dass das Spielprinzip zwar dasselbe ist. Also eine 5 gegen 5 Karte, Creeps, Lanes, alles dasselbe. Der Unterschied ist allerdings, dass dieses MOBA sich komplett anders spielt als alle anderen, die ich bislang gespielt habe. Es ist nämlich eher eine Art Third-Person-Shooter. Zum einen gibt es dadurch kein Lock-On. Das heißt also, jeder einzelne Angriff, den man quasi tätigt, muss gezielt sein. Es gibt nur Skillshots, also nur Shots, die man zielen muss. Also keine, wie in den meisten anderen MOBAs, wo es eben eher strategiemäßig ist. Gezielte Sachen, die man einfach quasi auf Figuren klickt und solange man Reichweite ist, wird es eben auf diese Figuren gefeuert und die treffen auch. Sondern alles sind quasi Skillshots und es spielt sich dadurch einfach komplett anders. Man hat ein bisschen weniger Überblick, dadurch ist es wesentlich dynamischer und ja, macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich meine, das, ja, sagen wir jetzt mal, der Hintergrund, die Atmosphäre, der Backdrop und alles sind ja eigentlich immer relativ unrelevant dabei. Trotzdem gefällt mir das ganz gut. Also das Ganze beruht auf Göttern, also man spielt mit Göttern. Da sind die klassischen Mythologien dabei, wie die ägyptischen Götter, wie römisch beziehungsweise / griechische Götter quasi. Ägyptische Götter sind dabei, aber was zum Beispiel nordische Götter, was jetzt, ne, ägyptisch habe ich ja zweimal genannt, was aber dafür ein bisschen ungewöhnlich ist, zum Beispiel sind chinesische Götter dabei, sind auch Hindu-Götter dabei. Insgesamt einfach cooles Design auf jeden Fall, das macht eine Menge Spaß, das läuft derzeit noch in der Beta, deswegen gibt es da noch einige Angebote und ein paar Skins noch, die man umsonst abgreifen kann und so ein Kram. Ich glaube, Launch-Event ist jetzt irgendwann Ende März. Ist auf jeden Fall spannend, also jeden, der das interessiert, der kann sich das mal angucken. Meine Nick kennt man ja irgendwie, also Marty McNord sollte ja mittlerweile, ja, durch bekannt sein durch die quasi. Welt gegangen sein. durch die Welt gegangen sein, genau. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, auch mit mir zusammen zu spielen, dann ja, installiert es einfach mal, lad's runter, guckt es euch an, meldet euch einfach mal bei mir und ja, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ja, das war auch schon mein Tasty. Ja, Merlin will ja unbedingt, dass ich da auch auf jeden Fall mitspiele. Ich hatte ja, bevor ich nach Japan gegangen bin, auch schon ein bisschen LOL gespielt, aber das ist dann irgendwie dann versandet und wie Merlin ja schon gesagt hat, die Community ist einfach, ja, wahrscheinlich die schlimmste der Welt ungefähr. ja. Aber ja, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht installiert. Ich muss halt mal gucken, ich müsste dann auf jeden Fall rumspielen. Manny hat mir schon gesagt, dass das auf jeden Fall auch wahrscheinlich ganz gut mit dem Controller zu spielen ist, was mir auf jeden Fall besser gefallen würde, wenn es Third Person ist. Und muss ja auch mal gucken, ob ich mich da auch noch reinfuchse. Aber so 3 gegen 3 oder so klingt ja eigentlich auch immer ganz spaßig. Also werde ich mich da auf jeden Fall auch mal reinfuchsen demnächst. Wahrscheinlich, wenn ich einen DualShock 4 habe, weil ich glaube, das klappt dann damit am besten. Vermutlich. Ja, wunderbar. Und was ist dein Tasty diese Woche? Mein Tasty hat was mit The Last of Us zu tun. Und zwar gab es ja damals, als The Last of Us rauskam, wenn man sich den Season Pass gekauft hat, hat man auch Access gekriegt zu einem exklusiven Making-of, das von Area 5 gemacht wurde, das ziemlich detailliert die Entstehungsgeschichte von The Last of Us begleitet, und zwar in einem, ja, ich glaube, 90-minütigen, in einer 90-minütigen Dokumentation. Und die gute Nachricht ist jetzt, dass Sony oder Naughty Dog jetzt seit einer Woche jetzt auch frei verfügbar auf YouTube gepostet haben, das komplette Making-of. Und ich habe mir das schon angeschaut und es ist wirklich super interessant. Also nicht nur für, es ist vielleicht doof zu sagen, nicht nur für Fans des Spiels, weil es extrem spoilert, also ich sag mal, für Fans des Spiels, die das Spiel schon gespielt haben, beziehungsweise Leute, die sich vielleicht entweder nicht für das Spiel interessieren oder keine Angst vor Spoilern haben, denen ist es auf jeden Fall wärmstens empfohlen, weil sie gehen da wirklich durch alle Stages der Entwicklung durch, planen der neuen IP, welche Überlegungen gab es da, die Auswahl der, also die Auswahl der Leute, die sie für das Motion Capturing und fürs Voice Work gecastet haben, wie sie das genau mit den, wie sie das mit Animationen geplant haben, wie das mit der Musik war. Da gibt's auch Interviews oder da interviewen sie auch den Komponisten, Sounddesign, Artwork, Artdesign, alles Mögliche. Und ist wirklich super informativ zu allem Möglichen, was jetzt irgendwie wie ein Videospiel entwickelt wird. Super gut gemacht und zeigt auch wieder, wie viel Herzblut die Leute bei Naughty Dog in dieses Spiel gesteckt haben. Also allein die Szenen, die man sich anschauen kann, von den Motion Capturing Aufnahmen mit Troy Baker und Ashlyn Johnson, echt wahnsinnig klasse. Und man kriegt super viele Informationen mit. Wie gesagt, es spoilert leider, also würde ich es eigentlich jedem empfehlen, es zu gucken, nachdem er die Spiele gespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall die 90 Minuten wert. Also super, super interessant. Ja, definitiv. Du hast mir da schon vorher mal erzählt von. Und ja, ich bin halt leider einer von denen, die das nicht gucken können, weil ich will das Spiel auf jeden Fall noch spielen, aber ich hab's noch nicht gespielt. Das heißt also, mich würde es tatsächlich dann spoilern. Aber klang auf jeden Fall super, super cool. Ich mag solche Sachen immer. Gerade bei solchen, sagen wir mal, in der Hinsicht aufwendigen Projekten, gerade mit so Motion Capture und so einem Kram, finde ich das immer super spannend, einfach sowas zu gucken, so Making-ofs und so. Also von daher, ja, garantiert 100% empfehlenswert. Einfach mal anschauen für alle Leute, die es eben am besten schon durchgespielt haben oder vielleicht einfach auch gar nicht vorhaben, es zu spielen. Ich glaube, da kann dann eben nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Bestimmt super cool auf jeden Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir damit auch am Ende der Folge angekommen. Ja, nach sechswöchiger Pause wurde es endlich mal wieder Zeit. Es hat riesig viel Spaß gemacht, war natürlich auch ein sehr cooles und glückliches Hauptthema dafür. Ab jetzt wird wieder alles ganz normal laufen. Alle 2 Wochen kann man mit uns rechnen, wie immer am Sonntag. Diese Folge wird, wie gesagt, auch am Sonntag rauskommen. Und ja, jetzt sollte es erstmal keine großen Unterbrechungen mehr geben, also wieder regelmäßige Folgen. Wir werden wieder ein bisschen mehr in das ganze Podcast-Business reinkommen. Ist alles wieder ein bisschen ruhiger geworden. Das sollte also ganz gut passen. Und ja, freuen uns auf jeden Fall drauf. Und hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ah, sehr gut. 6-wöchige Pause und wir sind trotzdem wieder dabei.